So, 4-Ecken-2-L war live bei der WM-Auslosung für die Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 dabei. Ich muss erst natürlich muss ich den Pocho begrüßen, ist ja ganz klar. Hallo. Schön. Und eigentlich hatten wir ja gesagt, dass wir diese Geschichte live senden auf Mixer oder auf Ustream oder so, keine Ahnung. Aber mit Absprache der Technik haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir Live-Shows erst dann machen, wenn es auch eine neue Page gibt, wenn wir einen eigenen Server haben, wenn ihr mehr als 10 Ausgaben bei iTunes laden könnt, wenn wir, ja, wie gesagt, einen neuen Player haben, auch auf der Page. Alles wird ja neu gemacht, das wird es im Januar geben. Oder bei 175 Likes, da machen wir auch direkt eine Und Live-Sendung. 75.000 Ja, ich rede immer nur in K-Form. Likes. Dann werden wir live senden, weil das kommt einfach ja schöner und das, wenn man jetzt da so ein Newsstream aufsetzt und so, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Die Qualität ist wirklich nicht sehr berauschend. Also wir werden dann einen eigenen Stream haben, nicht wie die ganzen anderen Kasper da auf irgendeinem ja, Drittanbieter rumdümpeln. Nein, wir werden einen eigenen haben. Das werdet ihr dann auf unserer Page werdet ihr dann einen Reiter sehen. Da steht We are live und wir kündigen Ein dann natürlich Reiter? ja, so ein So ein Ding. Galoppreiter Ja, oder? so ein Knüppel da oben. Ach, so ein Knüppel. Und genau, da werden wir euch dann ankündigen, wenn es eine Live-Ausgabe gibt. Ich denke mal schon, dass wir zur Fußball-WM vielleicht mal was live machen, obwohl da möchte man natürlich auch im Rahmen seiner polaritären Gemeinschaft irgendwas gucken. Aber Wir können das ja so machen, wir trinken uns besinnungslos und machen dann die letzte Vorrundenspiel live. das können wir machen, ja. Oder Champions League. Auf jeden Fall, wir werden dann, wenn wir einen So eigenen unwichtige Stream Spiele haben. halt, wie Champions League Finale oder sowas. Ja, wenn wir dann einen eigenen Stream haben, werden wir dann öfters definitiv live was machen. Und das ist einfach was Handfesteres, wenn wir dann einen eigenen Server haben und so und uns völlig autark von irgendwelchen Publishern oder Anbietern bewegen können. Also verzeiht uns bitte, dass es heute noch nicht live geht, aber wir nehmen das jetzt natürlich hier als Podcast-Form auf. Dieses wird es dann bei YouTube, bei Facebook verlinkt geben, bei iTunes natürlich und bei Twitter. Also eigentlich sollte man diesen Podcast ja wie gewohnt überall beziehen können, nur eben nicht live. Aber wir haben uns dazu jetzt entschieden, dass wir einfach dann im Januar zum großen Relaunch, wenn es eine neue MMA-Radio-Page gibt, eine neue 4-Ecken-12er-Page gibt, dann werden wir das alles in Eigenregie machen mit einem eigenen Stream-Pod. Und ich finde, dafür sollte ich mir jetzt selbst mal auf die Schulter kotzen. Mindestens das, mindestens Auf die das. Schulter kotzen möchte ich mir dann. So selber, ne? So, nee, aber man muss ja auch so sagen, wenn, dann wollen wir es ja auch perfekt machen. Und Klar. diese Übergangslösung jetzt mit dem Ustream, wo die Qualität des neuen Geräts beim Pocho auch nicht Ach, rüberkommt, wäre ja stimmt, auch nicht ja. schön. Ne? Ja. Bin jetzt semi-professionell. Bist du schon manchem Podcast mehrere Schritte voraus, die vielleicht mehr Schlagkraft haben als wir. So, wir sind Vielleicht. jetzt schon auf Sky Sport News HD, denn dort wird die. Da sind die vier Töpfe. Ja, dass ich das noch erleben darf. Kai Dittmann, seine Mutter war meine Kindergärtnerin. Die Kindergärtnerin hat mir schon das Fußballgehen eininjiziert. Und ein. Ja, wer Auch ist über die das? Muttermilch, oder? In die Mu ja, sie hat mich auch gestillt. Du bist ja sowieso bis zum 7. Lebensjahr gestillt worden, oder? Ja, und bis zum 27. Hänge ich immer noch ganz gerne an so einer Brust. Wer ist der kahlrasierte Mann? Kennt man den? Ist das der Lostopfmann? Nee, das ist nicht der Lostopfmann, das ist, soweit ich weiß, so ein Typ, der immer diese Nebenbeisendungen bei Sky Sport News HD macht. Das ist spannend jetzt schon, oder? Also, wir haben es jetzt Aber selbst. ich finde diese Wischerei, auf den ihrem, ja, im Gegensatz zu unserem Wohnzimmerfernseher kleinen Bildschirm immer ein bisschen übermäßig. Also, Ja. ne? Also, wir haben hier so einen Fernseher wie Barney Stinson. Was hat der für einen Fernseher? Ich bin Der hat nach doch der diese vierten Staffel Wand. raus. Ach so. Der hat doch diese Wand. Ja, das ist natürlich richtig. Aber es. Ja, es kann natürlich. Warte mal, wie ist denn das? In Top 4? Das ist ja die europäische. Da fliegt doch noch einer in Ein, Top 2 genau. von, oder? Genau. Und das wird als erstes bei der Auslosung gelost. Hört sich ein bisschen paradox an. Also, es wird jetzt aus Top 4 am Anfang, so habe ich das zumindest verstanden, einer gezogen. Von mir aus Netherlands. Ja, ist Ah, so. okay. Kann schön sein. Drehen wir wieder zu und kommt in Top 2. Richtig. So So habe habe ich ich das es auch verstanden. verstanden. Ja, Dito. Und ich habe ein Interview. Ein Ein Interview. Interview mit. Wie heißt Lothar Matthäus heißt er, glaube ich. Der ist Losfee, ne? Der ist, ja, aus 8 Weltmeistermannschaften sind 8 Lottofeen quasi da. Das ist ja unglaublich. Und er hat bei Sky erzählt, dass er die letzten paar Tage schon mit den anderen trainiert. Ja, das hab ich auch gesehen. Ja, die trainieren, Lose ziehen. Ja. Ja. Ich denke mal, die sind am Limit jetzt schon, ne? Ja, ich meine, auch konditionell ist das nicht so einfach. Besonders der rechte Arm wird bei Lothar Matthäus ja recht beansprucht sein. Ich weiß noch, bei der Champions League-Auslosung, da gab es da so einen alten Mann, der hat die Kugel nicht aufgekriegt. Der hat die Kugel nicht aufgekriegt. Und das bedarf natürlich schon einem gewissen Training. Was erzählen die beiden da gerade? Ja, ich glaube nicht, dass das interessanter ist als bei uns. Was ist das für ein kleiner grüner Kreis unter dem Honduras-Kreis? Das ist die Tastenfunktion, um die Lostöpfe automatisch zu mischen. Das ist ja Aber da liegt auch Brazuca schon auf dem Tisch, hast du gesehen? Ja. Brazuca. Der erste Fußball ohne Naht. Brazuca. Mhm. Heißt einfach Brasilianer. Ja, ein bisschen seltsam, aber okay. Ne? Ich meine, ein bisschen auf ein Statement gemacht, kann man mal machen. Kann man mal machen. Ich finde, natürlich, ich bin auch eher ein Freund, dass man da so ein relativ, ja, am Fußball auf Understatement eher bei so einer Fußball-WM spielt. Andererseits ist es ja auch Brasilien, ne? Ein farbenfrohes Land. Und da kann man ruhig schon mal so einen bunten, stylischen Ball nehmen. Finde ich völlig okay. Okay, ja, gut. Ich sag mal so, die Bälle in letzter Zeit, ich habe jeden, der seit Frankreich, glaube ich, jeden der WM-Bälle mal mir in so einem Sportgeschäft auch mal genauer angeguckt und so. Und muss auch sagen, da merkt man wirklich eine Entwicklung. Der Frankreich 98-Ball war der erste farbige WM-Ball. Der Frankreich 98-Ball, den habe ich noch im Miniaturformat immer noch in meiner Wohnung rumfliegen. Ja, genau. Ich auch, ja. Und den habe ich immer noch in meiner Wohnung rumfliegen und mache zwischendurch so einen Okocha im Flur, weißt du? Mhm. Naja, das kann gut sein. True Story. Ich habe vorhin auf unserem Twitter-Account, @4ecken211, habe ich unsere deutsche Delegation geretweetet. Da kann man sehen, wie Dr. Theo Zwanziger ist. Nein. Niersbacher. 20er ist ja zurück. Richtig, Niersbach. Der Niersbach und der Löw und noch ein anderer angekommen sind. Also könnt ihr euch nochmal nachgucken. Sie sehen schon ein bisschen angespannt aus, muss ich sagen. Übrigens, der Nationaltrainer von Bosnien-Herzegowina, ne? Mhm. Der hat es leider nicht geschafft zur Auslosung. Nee, wegen Xaver, ne? Er hat den Flieger verpasst. Ja. Er hat den Flieger verpasst. Anstatt die uns hinschicken, dann einfach mal schön so ein Wochenende jetzt noch nach Brasilien, würde ich mitnehmen. Dazu muss man ja auch sagen, Bosnien ist zum ersten Mal bei der WM. Und dass man da direkt sagt, also, ja gut, natürlich. War es wegen Xaver? Ja, bestimmt, oder? Ich weiß nicht, ob da auch so, ist ja ein wenig Küste im Prinzip. Ist damit eigentlich der Dr. Frank Xaver Wack gemeint? Das weiß ich gar nicht. Kann doch sein, dass es der 96-Spieler Xavier... Naidoo, ne? Mhm. Wir hatten tatsächlich mal einen Spieler, der hieß Xavier. Das war doch dieser Paradiesvogel. Kannst du dich noch erinnern? Dieser schwarze... Ach, dieser mit den grauen Haaren dann, ja, ne? Grau oder was er da sich lackiert. Ah ja, wie lange ist das denn schon her? Richtig. Sieben, acht Jahre, neun? Das war aber in der Vergangenheit, also noch vor 7 Jahren in der Vergangenheit dann davor, war das ein richtig guter Spieler auch, ne? Er war gut. Der war gut, ja, absolut. Ja. Defensives Mittelfeld oder so, kann das sein? Ja, der war so ein Ballverteiler, ein Achter eher, so ein bisschen. Ein Achter, ja. Aber der war dann, hat gespielt, hat auch gut gespielt, aber dann war er auch direkt irgendwie 80 Jahre verletzt und dann ist der Vertrag ausgelaufen und dann ist er auch irgendwie nach Katar gegangen oder so. Da, wo sie halt hingehen dann, ne? Wo ich auch hingehen würde, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt bestimmt schlimmere Orte, um zu leben, das glaube ich. Das würde ich auch meinen. Ja, Hammergruppe steht uns ins Haus. Oh. Aber es gibt ja die einen, die sagen, ja, da sind wir direkt im Turnier, wenn wir gleich mit dem Knaller in der Gruppe starten. Andere sagen, lass uns mal lieber ein bisschen Suche ins Turnier reinkommen. Welche Fraktion bist denn du eher? Suche? Ja. Das ist ein bisschen gechillter ins Turnier kommen. Ah, okay. Ganz ehrlich, also ich sag mal so, ich möchte Weltmeister werden mit meiner Nation, dann muss ich jeden schlagen und dann ist mir egal, wer da kommt. Natürlich wahr. Okay. Ich bin nicht so, alle sagen, was heißt alle, Cristiano Ronaldo hat jetzt ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, dass Brasilien, Spanien und Deutschland die Favoriten sind. Mit Brasilien und Spanien gehe ich ganz klar mit. Brasilien, Heim, das geht immer. Das geht immer. Übrigens, die Brasilianer dürfen keine Trommeln mit ins Stadion nehmen. Ach. Ja. Vor ein paar Jahren durften wir ja diesen Vuvuzela-Quatsch uns anhören und die dürfen keine Trommeln mitnehmen. Trommeln wurden verboten, weil... Da erinnere ich nochmal an den Trommler in Gladbach, an Manolo, schon leider ein paar Jahre tot. Ja. Einfach mal erwähnen. Ja, das ist natürlich... da haben sie irgendwie gesagt, dass man die Stöcke da irgendwie werfen könnte oder so, aber das ist Fußballkultur in Brasilien. Ja, absolut, sehe ich genauso. Ist ein bisschen hart. Wenn man nicht konkret geht mit der, wie nennt man das, mit der Fankultur, ja, mit der Fankultur, dann dürfte da keine WM irgendwie hinbringen oder so. Also, ich finde es schade. Wir haben uns die Vuvuzelas angehört, ne? Das hat ja auch, so nervig sie auch waren, haben sie es ja auch dem südafrikanischen Fußballturnier auch so eine gewisse Farbe gegeben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das im, und ich hatte ja auch eine, ist ja nicht so, dass ich keine hatte. Das war gar nicht so leicht, so ein Ding mal in Gang zu kriegen. Das habe ich auch am Anfang gedacht, ja. Ja, also im Endeffekt kann man sagen, die waren schon nervig, diese Vuvuzelas, aber man denkt natürlich dann auch immer an diese WM zurück mit diesem Geräusch und an die Bilder und so. Also ich finde es schade, dass sie das mit den Trommeln da jetzt verboten haben. Ich aber auch. Nicht doof. Ein bisschen Pfui, ne? Das ist Pfui, ja, definitiv. Pfui. Aber Kai Dittmann ist auch wieder sehr, sehr, er trägt ja immer dieses weiße Hemd unter dem schwarzen Sakko. Ist dir jetzt mal aufgefallen? Ist das nicht Sky-Uniform? Nee, ich glaube nicht. Also du musst mal darauf achten. Der trägt immer so ein einfaches weißes Hemd ohne Schlips, ohne Kragen sozusagen und immer unter diesem einfachen schwarzen, glaube ich, Zweireiher. Also ist da noch ein bisschen 90er, ne? Werden denn Anzüge außer Mode kommen irgendwie mal? Ja, du musst ja mal die Knopfleiste dir angucken. Die verändert sich schon. Denk mal an deinen Kommunionsanzug zum Beispiel. Ja. Oder bist du Protestant? Ich bin Atheist. Ah ja, gut. Nee, das ist wahr. Da hatte ich hatte aber einen Schlips. Ich hatte so ein schwules Dreieckstuch. Was? Kennst du das? So ein Dreieckstuch? Ja, ja. Ja. Mit, keine Butter im Kühlschrank, aber für Kind ein Designer-Ding, weißt du? Und reingesteckt, Gott, I believe in God, oder? Nee, so schlimm war es nicht, aber... Ja, Lostopf Nummer 1. Deutschland, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Uruguay, Belgien, Spanien, Schweiz. Die Köpfe sozusagen der einzelnen Gruppen. Ne? Köpfe. Jetzt nochmal zu Brasilien, da, als Cristiano Ronaldo gesagt hat, dass diese drei Mannschaften wirklich heftig sind. Also ich glaube auch, dass Brasilien, ich habe ja die letzten vier Turniere in meinem Bekanntenkreis richtig getippt mit dem Sieger, angefangen mit der WM 2006. Und ich werde dieses Jahr wohl auf Brasilien tippen, weil ich finde die Mannschaft, ich finde die so geil, die Mannschaft, also mit dem Willian da vorne, mit Neymar, mit Hulk und auch die Defensive mit Dante, mit David Luiz, mit Thiago Silva, mit Marcelo, mit Dani Alves, das ist einfach Premium, richtig geil und zwei gute Torhüter haben sie, ne, mit dem Julio César und dem Fabrizio? Der zweite Keeper ist auf jeden Fall auch eine Bombe. Also das ist schon eine geile Truppe. Ist mein Top-Favorit. Noch vor Spanien, muss ich gestehen. Die Brasilien. Bin ich schon krass, muss ich sagen, um ehrlich zu sein. Warum? Ja, weil ich doch die Deutschen da wirklich davor sehe irgendwo. Ja? Mhm. Ich glaube schon, dass die da getragen werden, die Brasilianer. Paulinho, Luis Gustavo auf der 6, Doppel-6. Das gefällt mir schon sehr gut, was die da für eine Mannschaft haben. Also Hernanes und so vorne drin, das ist geil. Ich finde die geil, die brasilianische Mannschaft. Ich bin so ein bisschen Brasilien-Fan. Deutschland und Brasilien, das sind meine... Da werde ich mich sehr drauf freuen, bei jedem Spiel bei der WM. Das wird schon. Was wäre der früheste Zeitpunkt, wann die beiden aufeinandertreffen können? Das werden wir jetzt gleich erst sehen, wahrscheinlich. Ne? Ne? Komisch, ne? Also ich meine, ich habe jetzt auch mir hier mal die Lostöpfe mal auf den Schirm geholt, sozusagen. Und wenn man jetzt sieht, dass diese aus dieser Europagruppe da noch einer in Top 2 kommt, da können schon ein paar krasse Konstellationen zustande kommen. Das absolut. Auf jeden Fall. Absolut. Ich stelle mir vor, Bosnien-Herzegowina und Kroatien in einer Gruppe. Da wäre schon Zunder drin. Ja, wäre Zunder drin. Ich glaube, der Lostopf A wurde nach dem FIFA-Ranking eruiert, ne? Die Reihenfolge des Lostopfes oder der Lostopf an sich? Der Lostopf als solches. Der Lostopf als solches, okay. Ja, das kann natürlich sein, klar, weil die Schweiz ja auch da nach oben gegangen ist und Belgien auch in letzter Zeit. Ne? Spanien übrigens Tabellenführer im weltweiten Ranking mit 1507 Punkten. Und auf Platz 2, was glaubst du da? Deutschland? Deutschland mit 1318 und auf 3, was würdest du sagen? Argentinien? Ja. Und auf 4 Kolumbien. Boah. Portugal auf 5, Uruguay. War bei Kolumbien nicht René Higuita früher der Torwart? Der auch modisch auch weit. Genau, weit der mit, dem, mit den Hackenabwehraktionen. Genau, ja. Und das lag aber an der Frisur, muss ich sagen. Ja, natürlich. Ich meine, die war ja outstanding. Sozusagen. Im Prinzip ist der ja auch in der Luft geschwebt. Geschwoben? Geschwoben, ganz bestimmt geschwoben. Mhm. Kleiner Favorit bei mir ist auch Uruguay. Ja, ja, muss man weit vorne sehen, für Edinson mich auch. Ja. Cavani und dem vom Liverpool. Oh Gott. Um Gottes Willen. Du weißt schon, Der. Halt, ist halt ein Megastar, ne? Muss man auch als, das muss auch reichen. Im Prinzip. Aber ist das jetzt, kann man dann also davon ausgehen, wenn du sagst, dass vom FIFA-Ranking aus ist, wenn du das gerade vor dir liegen hast, sind sowohl Belgien als auch die Schweiz vor Teams wie Italien und den Niederlanden? Ja, ja. Alter, Italien ist auf 7 und ja. Belgien auf 11. Siehste. Oder liegt das an der Platzierung in der Gruppe? Ich weiß jetzt nicht mehr, Italien, wie viele da die geworden sind. Aber zum Beispiel, die Niederlande waren ja Erster, das weiß ich ja. Ja, ungeschlagen, wie Deutschland, ne? Genau, und sogar eine bessere Tordifferenz, glaube ich, ne? Nee, wir hatten die bessere Tordifferenz, aber die haben tatsächlich... Mehr geschossen, ne? Genau. Die haben alles gewonnen und wir haben ja einmal unentschieden gespielt, aber wir haben mehr geschossen. Ja. Natürlich Italien auch eine Geschichte, das ist immer... müsste ich jetzt nicht haben. Nicht junge Mannschaft, ne, mit Cesare Brandelli da. Wir haben genug Erfahrung mit Italien gemacht, die uns wehgetan haben. Ich finde auch, also die Erfahrung reicht uns auch, da brauchen wir erstmal nicht mehr, würde ich sagen. Mhm. Die Erfahrung mit Italien, die reicht uns aus. Mir auch, ja. Und natürlich habe ich ja schon vor einem Jahr gesagt oder noch länger, Belgien wird es nicht schaffen, irgendwie den Titel zu holen oder so, aber ich traue denen das Viertelfinale allemal zu. Ja, das hast du wirklich vor langer Zeit schon gesagt. Das war ja. Ah, jetzt guck mal. Jetzt haben wir gerade Lukaku. Ja. Schön. Ein Megastar von Everton. Ne? Ist ja ausgeliehen, glaube ich. Da sind ja jetzt auch alle dran. Barcelona möchte ihn wohl haben. Manchester City möchte ihn wohl haben, weil Kun Agüero, guck mal hier, Eden Hazard, die beiden Hazard-Brüder natürlich bei Belgien sind. Eden Hazard, glaube ich, mit so mein Lieblingsspieler, mit Thiago im Moment. Mhm. Und Cristiano Ronaldo natürlich. Ja, Vincent Kompany, kennen wir doch aus Hamburg. Das ist schon... Und natürlich Sebastian Pocognoli von Hannover 96. Immer eine Erwähnung wert, ja. Immer einer der beste 96-Spieler. Oh. Hm. Dann ist der Mund aber ziemlich voll, wa? Nö, ist so. Ja, gut. Da muss ich mal einen Schluck hier aus dem Red Bull trinken. Klassiker? Zero Kalories. Zero Kalories, schön. WM-Teilnahmen 12, 1.1930, Belgien. Ich finde, gefällt mir alles, der erste Lostopf. Also da ist wirklich schon geile Nummern dabei, muss man sagen. Wir haben es jetzt, oh, Pocho, das geht ja gleich los. Geht gleich schon wieder los, ja. Geht gleich los. Das Prozedere, ich glaube, mit der ersten Kugel, ne, aus Lostopf 4, da müssen wir uns gleich überraschen lassen. Also so habe ich es verstanden, wie ich es gerade schon mal erwähnt habe, aber wollen wir mal schauen. Alter. Jetzt möchte ich aber nochmal die ganzen Töpfe. Bist du auf FIFA.com? Nee, aber ich kann da gerne reingucken. Ich habe das hier noch in der App geöffnet. Der ist so der ultimative Underdog. Also ich kann ja noch mal, wir können ja mal die Töpfe einzeln durchgehen. Ja. Wenn wir im Topf 1 die Gruppenköpfe sehen, klar sind da die Favoriten irgendwo auch schon ziemlich abgegolten. Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Uruguay, Belgien, Deutschland, Spanien und die Schweiz. Mhm. Dann dieser ominöse Topf 2, wo wie gesagt noch einer zugelost wird. Mhm. Aus Algerien, Kamerun, der Elfenbeinküste, Ghana, Nigeria, Chile und Ecuador. Da würde ich Algerien als so einen mittleren Verein ansehen. Mhm. Verein jetzt vor allen Dingen, ne? Verband, Entschuldigung. Ja. Ich glaube, Ghana ist ein sehr starker Vertreter. Ja, mit Kevin Prince, ne? Genau. Ecuador für mich so eine Art Wundertüte, wüsste ich jetzt wenig drüber zu sagen. Chile, also südamerikanische Länder, muss man immer auf der Rechnung haben. Gefühlt sind das ja immer so unangenehme Geschichten. Genau. Ne? Vor allen Dingen, Pocho, sind die mit den Witterungsverhältnissen bestens vertraut. Also da wird es ja schon mal weit über 30 Grad an die 40 Grad, glaube ich, oder? Ja, habe ich auch gehört. Und jetzt wird ja auch über Trinkpausen diskutiert, was ich total lächerlich finde. Sollen sie doch machen. Punkt. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum man darüber diskutiert. Wir haben es in der Bundesliga im Sommer ohne Murren gemacht. Und ey, lass die doch mal kurz da so ein Schlürfle trinken. Also das finde ich wirklich, dass man da jetzt diskutieren muss. Dann lass doch nach 20, 25 Minuten, sollen die mal kurz da einen Hieb nehmen und weiter geht's. Das kann nur dem Spiel gut tun, wenn die Jungs nicht aus dem letzten... Ja, ich glaube, Winnie Schäfer hat es auch gesagt. Das liegt auch dann an der Konzentration, weil ein durstiger Spieler ist nicht so konzentriert wie ein Sitter. Das würde ja wieder für Tore sprechen im Prinzip. Absolut, ja. Und alle Tore werden gewollt, ne? Klar. Außer gegen uns. Da werden keine Fallen. Da sind Tore verboten. Das ist auch gerade ein Antrag rausgegangen. Unter Strafrecht auch verfolgt. Mhm. Wird strafrechtlich verfolgt, wenn eine Mannschaft gegen Deutschland ein Tor schießt, da gibt es gleich ein Verfahren. Ja. Top 3. Australien, Iran, Japan, Südkorea, Costa Rica, Honduras, Mexiko und die United States of America. Die sind unangenehm. Ja, ich glaube auch. Gute Mannschaft, aber auch Mexiko nicht zu verachten, glaube ich. Costa Rica kennen wir noch. Chicharito spielt ja, glaube ich, in Mexiko, ne? Der von. Ja. Aber ansonsten. Was haben wir da noch? Ja, machbar auf jeden Fall. Teams halt wie Australien, wie Honduras, denke ich. Also. Costa Rica, ne? 2006, das den Opener gehabt gegen Deutschland. Ja, mit dem Lahm-Tor, ne? Wir werden es nicht vergessen. Ne? Toll. Iran ist sicher eine machbare Aufgabe. Mhm. Ich kann mich auch erinnern, dass Deutschland eigentlich immer so einen Gegner hatte, der hoch geschlagen werden konnte in der Vorrunde. Also da kommt bestimmt einer zu, wo wir echt mal ein 5-0 oder so erwarten dürfen, glaube ich schon. Ja. Gut, und dann halt zu Top 4. Ne, mit Bosnien, Herzegowina, Kroatien, England, Frankreich, Griechenland, Italien, den Niederlanden und Portugal. Ja, da wird es natürlich. Da kannst du mal sehen, das ist ja der Europatopf. Da ist kein Freilos dabei. Kein einziges. Nein. Und da kannst du halt auch sehen, dass eine EM der härtere Shit ist zu spielen. Aber WM hat schon was Besonderes. Ist schon geil. Ja, ist halt das Größte. Ne? Und man muss ja auch darin sehen, dass das auch den Reiz ausmacht, dass dann halt europäische Mannschaften auch gegebenenfalls dann so schon recht früh aufeinandertreffen. Mhm. Teilnehmer, ich guck mal hier gerade. Ha, sehr gut. Übrigens 193 Länder übertragen jetzt die... Drop. Ja, und im Gegensatz zum deutschen Klassiko, da waren es 207 Länder. Ne? Richtig. Ich habe mich gut vorbereitet, oder? Ja, du hast auch erst das Ende geguckt, wie ich. Ja, genau. Da kann man ja nebenbei nochmal sagen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, facebook.com/vierecken2elva, jeder Like ist eine Bestätigung, dass man dann doch sich aufrafft und Freitags am frühen Abend, ne? Jetzt muss ich mal kurz antworten hier wegen Live-Sendung. Du kannst ja mal denjenigen erwähnen, damit er vielleicht ein bisschen entschädigt wird dafür. Das ist der @m0xzz. Ja. Mox. Hallo Mox. @mox, komm. Dann wollen wir mal schreiben hier. Ich mache derzeit eine Trink- und Zigarettenpause, die wird euch präsentiert von Coca-Cola und Marlboro. Schön. Also einen vitalen Fußball-Podcast. Mhm, da muss immer sowas rein. Ja, immer, früher gehört das zum guten Ton. Na klar, wenn man Mario Basler hieß, auf jeden Fall. Ja, ich meine noch vorher. Ich meine so die 70er, die große Zeit der Fohlen und sowas. Ne? Auch Lothar Matthäus hat geraucht. Aber wie aus Mario Baslers Stimme übrigens mal rauskam in dem Interview, Lothar Matthäus hätte Marlboro Lights geraucht und Basler immer die Roten, die Starken. Januar circa. So, schwupps. Ich habe gerade hier die ganzen Nationen mir nochmal aufgerufen und da möchte ich jetzt mich nochmal einlesen. Wir haben es 2 Minuten vor Draw. The World Championship Draw. Honduras würde mich mal interessieren. Was erwartet mich bei Honduras? Ronny Martinez. Übrigens, der Ronny zickt Druck in Berlin. Ich hab's gehört. Wollt er den nicht nach Gladbach holen, damit er den... Eine Idee, oder? Das ist einfach nur so bei dem wohnt beim Raphael. Ja. So psychotherapeutisch so, ne? Oh, bei Honduras, da kann man... Da ist nicht so jetzt... Die Schlag... Kein Material so da, ja. Nicht so. Was ist noch? Russland hat eigentlich einen stärkeren Namen, als sie eigentlich sind. Ich habe keinen Schiss mehr vor Russland. Bis noch vor ein paar Jahren, als da mit Arshavin und Akinfeyev, als sie in der Blüte ihrer Zeit waren, habe ich gedacht, oh Gott, so ein Russe, der kann laufen und kämpfen und so. Und dann haben sie auch noch mit Akinfeyev einen Spieler, der allein ein Match entscheiden kann. Warum Russland? Sind die nicht dabei? Nee. Suchst du doch mal auf deiner Liste. Auf meiner stehen sie nicht. Da stehen sie. Nein, ehrlich? Ich schwör's dir. Ja, dann stehen sie bei mir nicht. In welchem Topf denn? Steht nicht. Ich habe hier alle Mannschaften nur aufgelistet. Ah, okay. Also hier bei mir auf der Übersicht stehen sie nicht. Ja, dann stimmt doch hier was nicht. Dumme Scheiße. Dieses dumme Scheiß Transfermarkt.de. Dumme Schweine. Ist Griechenland dabei? Ja, in Top 4. Korea? Ja, Südkorea, ja. Südkorea. Ja, Nordkorea ist ja auch eher so ein Kasperland, ne? Ja. Muss man sagen. Ja, so ein auch. Ist ähnlich, so ist halt so ein Karnevalsland. Ja, ein Land für dumme Schweine, würde ich sagen. Übrigens, wir müssen noch mal kurz für Nelson Mandela innehalten. Ist schon, wenn so ein großer Mensch geht, das finde ich schon immer ein bisschen. Also, 27 Jahre im Knast. Tja. Zuerst mal, ein ganzes Leben sozusagen. Paradox, dass der einzigste oder der erste farbige Präsident von Südafrika war. Tja. Das musst du dir mal reinziehen. Wie absurd und paradox das ist. Also, das ist halt die Apartheid, das Thema gewesen. Ja. Ich befürchte jetzt wieder so eine Apartheids-Filmwelle. Das kann natürlich sein. Ich habe alles schon gesehen, muss ich sagen. Mm. Ist ein sehr, sehr schwieriges, aber sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Wäre auch nochmal eine Rolle für Will Smith. Ne? Als Nelson? Ja, als junger Nelson. Ja. Als der im Knast sitzt dann halt, weißt du? Es ist 17.01 Uhr, Leute. Ja, ich sehe aber noch Kai Dittmann. Ich sehe auch noch Kai Dittmann. Muss ich ja sagen, bin ich ja sehr enttäuscht, ne? Auf Twitter ist schon Auslosung fertig, sind mit Brasilien, Frankreich und England in einer Gruppe. Ja. Und Sabia und Raphael haben heute ihr Baby verloren. Also eine Reihe wirklich trauriger Nachrichten. Aber ich finde, das gehört jetzt hier eigentlich nicht. Ja, jetzt geht's los. Jetzt kommt nochmal so ein kleines Hype-Video über die Top-Mannschaften, ne? Scheint es mir. Ja, es scheint jetzt England zu sein, also sind es nicht die Top-Mannschaften. Das stimmt natürlich, ja. Hast recht. Das wird natürlich wie immer recht. Was können wir denn vorher mal vielleicht kurz so reinwerfen als Thema, als Filler, nennt man das, glaube ich. Was ist denn da mit Sidney Sam und Schalke? Oh, ich sehe gerade, ARD sendet schon. Aber wir bleiben jetzt bei Sky, ist ja ganz klar, oder? Ja, natürlich. Wenn ich jetzt umschalte, habe ich ja auch den Timeshift weg. Das ist ja aber auch wirklich, also jetzt müssen wir mal langsam hinmachen. Vielleicht verzögert sich auch die ganze Angelegenheit. Mit Sidney Sam und mit Schalke, Horst Held hat bei der Pressekonferenz, jetzt war das heute oder gestern gesagt, als er, oder was gesagt hat er nichts großartig, sondern er wurde gefragt, was da dran sei. Ja. Er hat gesagt, ist ein guter Spieler und er könnte schon verstehen, wenn es einige Clubs gibt, die heiß auf ihn sind. Zumal er auch eine festgeschriebene Ablösesumme hat. Ich würde ihn holen, muss ich sagen. Also für 2,5 Millionen hole ich ihn auch gerne nach Gladbach. Oh, ich lese gerade von Mox, Gnade sei mit euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Auch im Namen von Nelson Mandela. Comeback. Panda ist zum ersten Mal seit dem ersten Spieltag im Kader. Oh Gott. Auch da geht's aufwärts anscheinend. Ja, unfassbar. Qualität ist jetzt so hoch. Also, das tut schon weh, so hoch ist die, oder? Ja. Ja, sie gehen aber immer noch nicht rüber, ne? Also. Das ist auch so ein Spieler wie Christian Fuchs. Der ist, der wird vom ordinären Fan so, weißt du, vom Fan, der mal die Sportschau guckt oder so, ja, das ist doch ein guter. Ja. Ja, doch, macht doch klasse Freistöße und Flanken und so. Ja, richtig. Ist aber in erster Linie ist das aber ein Abwehrspieler. Und da ist er zum ersten sehr langsam. Also der könnte auch die Hauptrolle in diesem Turbo-Schneckenfilm spielen, aber ohne Turbo. Und zweitens ist er dann auch, wenn er gleich einen Zweikampf macht, ist er auch gleich im Prinzip für die nächsten 8 Spielzeiten verletzt. Es war ja. Oha, Roberto Hilbert moderiert. WM-Auslosung, wo das denn? Aber die tun sich ja gerade Abgründe auf. Das ist ja ekelhaft. Ich würde damit so was weglegen, das macht mich ganz verrückt. Du wirst ja auch verwirrt durch sowas. Noch verwirrter. Ja. Wie geht's dem Knie, Chris? Wir müssen doch mal ein bisschen menschlich werden. Ja, das Knie schmerzt schon noch. Mhm. Ich war ja heute beim Arzt. Ja. Aber nur 3,5 Stunden. Mhm, also, du hast ja nochmal Glück gehabt. Du hast einen Termin gemacht, ne? Ich hatte mit Termin natürlich. War mit Termin, also ohne. Aber also mit Termin geht man natürlich mal kurz rein und kommt wieder raus und ist alles okay dann. Nee, es ist nichts gerissen. Ich habe mehrere Bänder gedehnt im linken Knie. Und daraufhin, weil halt mehrere Bänder gedehnt sind und sich das im Prinzip alles ums Knie einmal alles gedehnt ist, tut es halt so weh. Weißt du? Weil es gibt keine. Es ist eine Rundherumdehnung sozusagen. Es ist eine reine Roundhouse-Dehnung. Eine Roundhouse-Dehnung, ja, schön. Wie Dennis Siever sagen würde. Eine Roundhouse-Dehnung. Dämon, ja auch. Und Roundhouse-Dämon. Oh, das wäre auch ein geiler Name für Dennis Siever. Klasse. Und dadurch, dass man halt im Prinzip keine richtige Position fürs Knie findet, weil halt alles irgendwie leicht im Arsch ist, tut es halt ständig weh. Und zwei Prellungen habe ich. Aber ansonsten ist alles okay. Jetzt werde ich ein bisschen nervös. Es ist 5:05. Und jetzt schalten sie nochmal da zu dem Kasper. Mit seinem Angeber-Touch-Fernseher. Was ist das da unten rechts für ein schwarzer Punkt an dem Fernseher? Ist das Kinect-Bar? Kinect-Loch? Ach, du meinst diese Verkreisung unter dem Zeh? Hä? Oder welches schwarze Loch? Ich sehe da kein Spaß. Rahmen. Das ist so ein schwarzes Loch bei dem Fernseher. Du, das kann ich gar nicht sehen von hier aus. Ich sitze ja also, weg. Kaufst du dir wieder die 2 Euro Brillen vom Edeka? Ja, FIFA WM 1954, tolle Vorrunde. Deutsche Gruppe aus Deutschland, Ungarn, der Türkei und Südkorea. Hätte man gar nicht gedacht, dass es die Länder 54 schon alle gab. Ja, aber Ungarn, muss man sagen, zu der Zeit noch Main Eventer. Mit Puschka, ne? Ja. Ja, nach ihm wurden ja die ordinären Hauspuschen benannt. Wegen seines Laufstils. Ich dachte, der Puschka-Salat. Guck mal, die DDR. Ja, die gibt's ja heute noch. Die gibt's heute noch. Die gibt's heute noch. WM74, Deutschland, DDR, Chile, Australien. Australien ist auch so ein Land, nichts gegen Australien, aber Fußball, mit Fußball verbinde ich die überhaupt nicht so. Also die Socceroos, wie sie ja genannt werden. Die Socceroos? Socceroos. Oh, that's nice. Yes. So, was haben wir jetzt? WM 1990 für alle Spezialisten, die es noch nicht gemerkt haben, sind die 3 Jahre. Und vor allen Dingen für Waldemar Hartmann. Ja, für den ganz besonders. Das sind die 3 Jahre, in denen wir Weltmeister geworden sind. 1990 waren wir in einer Gruppe mit Deutschland. Mit Deutschland waren wir in einer Gruppe. Ja. Jugoslawien. Was steht da? WWE? Ja, ja, die Vereinigten Arabischen Emirate waren da. Ach so, und Kolumbien. Ja, ja. Ja, und 1974, Boccio, wo war die WM? Da habe ich keine Ahnung. Wo habe ich meinen Telefonjoker an? Moment. 94. Deutschland, Spanien, Bolivien. Ja, ja, ja, ja. Das war die WM mit dem Stinkefinger. Vom Dings. Vom Bums, vom Effe. Jetzt möchte ich. Also, was macht man da jetzt? Das wird doch da übertragen, ne? Ja, davon gehe ich doch mal fest aus, oder? Also, da wird immer so eine Auslosung übertragen. Dann wird er ausgelost und dann am Ende sagt nochmal Kai Dittmann was Schlaues. Was sagt denn Twitter? Ja, ich gucke auch nochmal gerade. Ja, bitte drum. Ich lese gerade tatsächlich unter dem Hashtag WM-Auslosung Cindy aus Marzahn auf der Bühne. Wir verpassen nichts. Wo? Ja, keine Ahnung, lese ich gerade in meiner Timeline. Das gibt's doch gar nicht, ey, dieses... Deutschland ist das Land der Dichter und Denker, aber nicht der Unterhalter. Ich bitte euch, also das ist so lächerlich. Ja, also nicht eine echte Cindy aus Marzahn, so wie ich gerade lese, sondern irgend wahrscheinlich eine vollschlanke Frau auf der Bühne, schreiben die Leute hier. Also ich möchte jetzt eigentlich nicht umschalten ungerne, aber langsam bleibt uns ja fast nichts mehr übrig. Komm, wir machen mal im Browser kurz ARD an. Im Browser? Sotschel TV. Sotschel TV. Es tut sich was. Okay, nee, ist alles okay, ist alles okay. Kannst du wieder ausmachen? Ja? Ja, da ist gerade noch so ein Pre-Show. Also verpassen wir nichts. Wir verpassen wirklich überhaupt nichts. Da ist gerade halt, ist schon an, also die läuft schon, die Auslosung, aber noch nicht die Auslosung. Sondern da ist so tanzen gerade so ein Brasilianer mit so einer Stammtanz, ja. Mit so einer Frau und singen, ja. Ja, singen kannst du ja auch gut. Das haben wir beim letzten MMA-Radio gehört. Also. Text sicher, ja, ich treffe jeden Ton und da macht man mir auch soweit erstmal nichts vor. Gar nichts. Nee, man macht dir erstens nichts vor und zweitens, wer das mal hören will, der sollte mal dann beim MMA-Radio reinhören. Ne? Also, das ist natürlich richtig. Das ist Champagner für die Ohren sozusagen. Das ist richtig. Also muss man wirklich sagen, gesangstechnisch bin ich da ganz vorne dabei. Ja, ich würd dich schon in manchen Wettbewerben ganz vorne dabei sehen. Find egal jetzt, ob Voice oder Deutschland sucht den Superstar oder Supertalent. Ich glaube, bei allen würde ich... Dann doch ganz vorne mitspielen. Ein Durchmarsch bei mir, das ist richtig, ja. Aber die Bestätigung brauche ich ja gar nicht. Nee. Ich habe ja hier die Bühne, bei der ich regelmäßig singen kann. Ja. Da. Und auch werde. Auch das wenn ist als Drohung zu verstehen. Auch wenn mir nicht gesagt wird, dass sowas aufgenommen wird, ist das völlig okay, weil egal wann und wo ich singe, es ist ja halt immer engelsgleich. Also. Eigentlich ist es auch so, dass sich der ganze Himmel dann in diesem leichten Rot färbt, in dem Moment, wo du anfängst zu singen. Einfach nur aus dem Grund, weil die Engelchen dann anfangen zu backen, glaube ich. Ne? Zu backen? Zu backen, ja, hat meine Mutter früher mal gesagt. Ach so. Mhm. Ja, also es verschiebt sich nichts. Da ist gerade noch Pre-Show. Genau wie diese Pre-Show, die jetzt zu einer Hauptshow wird. Nein, natürlich nicht. Aber ist schon ein bisschen enttäuschend. Man ging eigentlich davon aus, dass um 17 Uhr die Lostöpfe angefasst werden. Mhm. Aber vielleicht braucht Lothar Matthäus auch einfach noch ein bisschen Übung. Ich glaube, der braucht keine Übung. Also der hat bestimmt auch im Bus vorher früher immer noch die Hausaufgaben gemacht, bevor der in die Schule gefahren ist. Er ist ja, glaube ich, Innendesigner oder wie man das nennt. Ne? Innenraumausstatter oder sowas beruflich. Ja? Ja, oder Innenraumarchitekt oder wie man das nennt. Hm? Judas. Japan jetzt auch. Finde ich, gehören immer mit dazu irgendwie. Genauso wie Kamerun. Mhm. Ich finde, die gehören irgendwie immer zur WM dazu, weil das ist halt WM, da kommen sie aus der ganzen Welt. Kamerun war Roger Millar oder wie er hieß? 90? Nee, das war Roger Cicero. Ah. Da verwechselst du was. Ja, das berühmteste Kameruner Kind, sage ich jetzt mal, auch neben einem der vier deutschen Trainer, Volker Finke. Mhm. Wer sind die anderen drei deutschen Trainer? Richtig. Joachim Löw. Die Löw, ja. Ja, ja. Jürgen Klinsmann. Ja. Ottmar Hitzfeld, genau. Der General, Ottmar Hitzfeld. Das sind The General. Was? The General, ja. Das sind unsere vier deutschen Trainer, die mit bei der WM sind. Und natürlich der berühmteste Junge Brasiliens ist Samuel Eto'o und Barcelonas Alexon. Mehr weiß ich aber auch schon gar nicht. Ja, ist ja aber auch schon einiges. Ach, das ist allerhand. Allerhand. Aber Samuel Eto'o gerade verletzt. Hat sich jetzt letzte Woche oder so verletzt. Ich kann ja mal, auch wenn diese Liste wirklich eine Farce ist, was ist denn nochmal ganz interessant? Chile. Da ist ja der große Alexis Sanchez ganz vorne mit dabei, der in Barcelona gerade, glaube ich, in der Form seines Lebens ist. Den, also da muss man sagen, wenn man die Möglichkeit hat, den mal zu sehen, das ist eine Wucht. Und Arturo Vidal, der ja verlängert hat jetzt in Turin. Also auch da kann man sagen... Läuft richtig gut bei ihm, ne? Kann man sagen. Ja, aber es ist auch ein dummes Arschloch. Man auch, sieht ja aus, ne? Also im Endeffekt ist es aber immer noch ein dummes Arschloch. Also ich habe ja nochmal die Glücksfeen nochmal aufgelistet. Was? Die Glücksfeen, die gleich die Lose ziehen werden, um die Spannung vielleicht nochmal ein bisschen aufzubauen. Ja. Das ist einmal Cafu. Oh, ich liebe Cafu, ja. Fabio Cannavaro. Schönling. Mario Kempes. Oh, das geht dir gerne mit der Hand. Lothar Matthäus. Oh! Zinedine Zidane. Zizou. Und Geoff Horst. Oder Horst heißt er. War das nicht sechs? Ja, die werden mir hier gerade angezeigt. Ich gucke nochmal, was Honduras uns zu bieten hat an spielerischer Hochkultur und ich sehe nichts. Ich kriege ja auch die ein sehr gutes Zitat, was man auch mal dann überlegen kann, nämlich hier wird gefragt, wer denn in die sogenannte Todesgruppe kommt, die es dann ja vielleicht geben wird. Und da wird hier bei mir gerade angegeben, dass es eigentlich der sein müsste, der von Lostopf 4 in Lostopf 2 landet. Also können wir damit auch davon ausgehen, dass wenn zum Beispiel England oder die Niederlande in diesem Lostopf 2 landen, dass sie eine sehr, sehr schwere Gruppe bekommen. Ja, klar, weil die definitiv dann mit einem Top-Team zusammentreffen. Interessant. Aber hier bei mir wird dann auch im Pot 4 wieder Russland angezeigt. Also das ist ganz komisch hier. Aha, siehst du? Aha. Aha. Ich gucke gerade noch mal. Nigeria, diese ganzen afrikanischen Länder haben so unfassbar geile Spieler, aber eben nicht in der Breite. Weißt du, was ich meine? Die haben Einzelprotagonisten sozusagen, die wirklich ein Spiel an sich reißen können, das stimmt mit Sicherheit. Allerdings glaube ich auch, dass so ein Turnier immer ganz gut für solche Einzelspieler ist, denn die können dann natürlich ihre wirkliche Qualität unter Beweis stellen, sind hundertfach motiviert alleine durch das Turnier, wo sie wirklich auf dem größten Präsentierteller, den ein Fußballer zu bieten hat, the greatest stage of them all, um es mal so zu sagen. Und irgendwo zeigt natürlich auch ein Einzelspieler in solchen Spielen dann auch, ist er jemand, der auch diese Spiele entscheiden kann, denn diese Spiele werden ja oft sehr knapp entschieden und dann reicht schon mal ein Tor beziehungsweise eine Einzelaktion, um zu zeigen, wer der Chef im Ring ist sozusagen. Ja, das ist richtig. Ich bin hier gerade bei Nigeria, da haben wir natürlich Victor Moses, dem ich glaube Ex-Chelsea-Spieler, ne? Gar nicht mehr auf dem Laufenden. Oder ist er noch bei Chelsea? Wahrscheinlich sollte ich den erstmal. Nee, bei Liverpool ist er jetzt, siehst du? Ja. Guck mal an. Siehst du? Victor Moses mag ich ganz gerne. Bulliger, dynamischer Stürmer, also der hat eigentlich alles. Der ist schnell und aber auch. Ne? Also, da möchte man nicht zusammenstoßen mit. Ja, Jean-Obi Mikel von Chelsea natürlich. Und ja, da ist nicht so. Ich habe hier noch einen lustigen Fun-Fact. Und zwar, dass wenn eine WM in Südamerika stattgefunden hat, immer ein südamerikanisches Land auch Weltmeister wurde. Siehst du, Brasilien wird es auch. Ich sag Brasilien, da gibt es gar keine zwei Meinungen. Mann. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ja. Top-Kandidat, finde ich. Ja, natürlich, Spanien musste sowieso, haben alles gewonnen. Sind immer noch gut und leider kommt da auch immer noch geiler Shit hinterher. Das ist es ja, ne? Das ist Thiago. Ja, Thiago. Wem sagst du das, Pocho? Wem sagst du das? An der Koke, ne? Dieses verdammte Megatalent da, das ist schon wieder unglaublich. Das nimmt kein Ende mit denen. Das ist schwierig. Ja, das ist. Spanien musst du da immer mit reinnehmen. Hier, jetzt ist gerade die Elfenbeinküste, die auch. Die mag ich ja sehr. Ja, er hat irgendwo so einen ganz besonderen Flair irgendwo, ne? Ja. Und ja, ich kann mich da auch noch an einen Gladbacher Spieler erinnern, aber der komme ich gerade nicht auf den Namen, um ehrlich zu sein, von der Elfenbeinküste. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme echt nicht drauf. Ach, Jaco Nann ist auch ein Mann aus der Elfenbeinküste. Mhm, ja. Guck mal an. Könnte es sogar zur WM noch schaffen. Ach, der springt vielleicht noch auf den Zug auf, ja? Naja, der ist ja verletzt. Ah, okay. Der hat ja das, sonst ist er Stammspieler, oder? Ja, sonst ist der da am Start. Ach, guck mal. Und ja. Ja, natürlich, Yaya Touré, der größte Star von der Elfenbeinküste, für mich einer der besten. Im Moment auf der 6, obwohl der ist ja so ungestüm nach vorne, der spielt ja eigentlich alles. Dann natürlich der Dumbia, ne, von ZSK Moskau. Gervinho von Arsenal London. Solomon Kalou. Gervinho spielt doch jetzt bei AS Rom. Ist er doch gewechselt. Von AS Rom? AS Rom, ja. Die ja richtig abgehen im Moment. Und, ist das so? Ja, Zweiter. Ach. Zweiter sind die. Und ja, das ist eigentlich, Elfenbeinküste geht immer. Geht immer. Die Spox-Redaktion geht übrigens d'accord mit uns, die schreibt, paradox, aber wahr, zieht sich irgendwie, bis es an die Lostöpfe und die Ziehung geht. Mhm. Das sehe ich genauso. Ja, aber wir sind bei Sky auf der sicheren Seite. Besonders sind wir bei uns auf der sicheren Seite. Definitiv. Wir bleiben ja dran. Ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, nö, dann lassen wir das. Nee, wir bleiben da dran. Und ich weiß nicht, ob du schon mal Auslosungen bei Sky mitverfolgt hast. Da wird jetzt, also da reden jetzt immer, Kai Dittmann wird jetzt alles kommentieren, jeden Zug. Und Kai Dittmann weiß halt alles. So, weißt du? Und das ist halt ganz geil. Also er ist halt charmant so, kann sich gut artikulieren und er weiß alles. Also das ist schon der perfekte Mann eigentlich. Mit Wolf-Christoph Fuß vielleicht noch. Mhm. Der bei Harald Schmidt schon war. Sehr geil. Ach, sehr ja, geil. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Schönes Gespräch. Und Harald Schmidt ist auch, also er weiß schon, was abgeht in der Bundesliga, definitiv. Ist er vielleicht noch ein bisschen verpflichtet jetzt, seitdem er bei Sky ist, aber es war ein geiles Gespräch, muss man sagen. War cool. Und Olli Dittrich, es war eine schöne Runde. Olli Dittrich, Wolf-Christoph Fuß und Harald Schmidt, also hat die Spaß. Die Großen am Mikro sozusagen, das ist ja unfassbar. Ja, also alle drei hatten Ahnung von Fußball und super, hat mir sehr gut gefallen. Ich sehe gerade hier auch Volker Finke, du ja dann auch, er wird auch sehr alt in letzter Zeit, oder? Ich meine, er ist auch alt, aber trotzdem. Ne? Er wird aber auch nicht jünger, muss man sagen. Das muss man auch sagen, ja. Das ist. Aber die hätten sich eine schönere Weltmeisterschaftspokalkopie besorgen können da beim Sky Sportstudio. Ist ein bisschen blass, ne? Sieht ganz komisch aus. Ich ab und zu mal durch. Sieht so ein bisschen gebacken aus. Wenn du vielleicht mal so eine Sekunde pausieren würdest, wenn das geht. Nur eine Sekunde und dann weitermachst. Okay, Moment. Wenn das ginge. Ja, natürlich geht das. Das ist ja. Plopp. Und plopp. Und vielleicht ein bisschen leise, dass wir da auch mit der GEMA dann im Endeffekt auch nicht irgendwie in Ruin kommen. Das wäre so auch recht? Ja, super. Das ist super. Algerien bisher, von dem, was ich gesehen habe, Costa Rica und Algerien, ich glaube, da liegt man relativ gut, wenn man da jetzt sagt, die werden nicht Weltmeister. Ich glaube auch, ja. Mein Geld würde ich auch nicht auf sie tippen, das stimmt. Das sind Costa Rica, Algerien, Griechenland. Das sind so die Länder. Und die Schweiz, glaube ich. Mann. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Turnier, egal wer da gegen wen spielt. Und wir werden dabei sein. Das machen wir. Das ziehen wir durch. Egal wie heiß es wird. Das ziehen wir durch. Das wird spannend. Das wird toll. Ha! Mann. Aber da jetzt wieder der Pokal und Brazuca wieder zu sehen, ich sage das sehr gerne. Ja. Bin mal gespannt, was die Bild dann nächsten Sommer für Brazuca. Ja, und Vergleiche zieht, ja. Oder irgendwelche Spieler mit der Bazooka auf der Schulter darstellt. So Thomas ja, Müller mit der Bazooka auf der Schulter. Mit Brazuca auf Spatzen schießen oder so. Oh, das ist gut. Mhm. Das ist gut. Heiko Westermann fällt bis zum Ende der Saison aus. Bis zum Ende der Saison? Hinrunde schon. Hinrunde, oder? Entschuldigung. Ja. Auch wieder einer, der potenziell gegebenenfalls mit zur WM gefahren wäre. Haut ihn auch zurück, ne? Aber ist mir egal. War der nicht jetzt dabei, die letzten Testspiele? Er war relativ oft dabei, glaube ich. Ich denke, der fährt auch mit. Ja. Wird auch nicht spielen, ne? Aber. Tja. Ich finde es halt schade für Aogo. Dass der jetzt. Zum Beispiel. Kreuzbandriss, ja. Oder was ist der? Ja. Irgendwie sowas auch, ne? Knie halt am Arsch, Saison aus. Und da hätte ich es mir echt gewünscht, dass der da noch mitkommt und dann irgendwie mit Jansen dann den Backup auf links gibt. Finde ich echt schade. Ich mag den Jungen sehr, aber. Das ist halt schon hart manchmal, ne? Ja, da passiert im Moment eine ganze Menge. Also Guardiola. Herbstmeister? Was ist das? Hat auch völlig recht. Ist kein Titel, ne? Ist kein Titel. Übrigens, das Spiel Bremen gegen Bayern findet statt. Es findet statt. War ja durch Xaver gefährdet, ne? Ja. Oh, jetzt zieht sich die Geschichte aber. 25 Minuten eigentlich schon. Aber na gut, da muss ich nochmal tief in die Kanne gucken. Ich gucke auch nochmal tief in die Themenkiste und habe direkt auf meiner Startseite meines Sportinformationsdienstes, um es mal so zu nennen, die Lage ist prekär genug für ein Comeback und die Geschichte um Hanno Balic in Nürnberg. Heieiei. Oh, ist das der richtige Move? Also zumindest hatte er ja, glaube ich, Beef mit dem Wiesinger, oder? Soweit ich weiß schon, ja. Und mit dem Gert-Jan Verbeek gibt es ja, weiß es nicht, ich bin da viel zu weit weg und ich habe da auch, also bin auch relativ weit weg von Bayern, aber lese da zumindest so ziemlich jeden Blog und was weiß ich, aber in Nürnberg, es ist zumindest, ich kenne ihn ja aus Hannover, es ist ein tougher Wichser, also der kann wirklich mal ein Statement setzen auf dem Platz und ist spielerisch mit Sicherheit nicht erste Wahl, aber vielleicht braucht es da jetzt so einen Typen, der auch mal wirklich rumpöbelt auf dem Platz, kann ich mir gut vorstellen, aber ich würde zumindest ihm eine Chance geben. Man muss alle Register ziehen, es tut mir leid, das sieht sehr bitter aus. 14 Spiele, 0 Siege, das ist hart. Das ist hart, ja. Mann. Ja, man muss gucken, wo es da hingeht. Ne? Also es ist eine schwierige Situation, die wir hier haben. Jetzt wird auch nochmal aus dem Studio bei Sky rausgeschaltet. Also haben wir jetzt nochmal Werbung, können da nochmal auf diese Themen kurz eingehen. Nürnberg tut sich natürlich keinen Gefallen, wenn sie Qualität draußen lassen, sage ich mal so. Und wenn Hanno Balic jemand ist, der die Leute mitziehen kann, dann sollten sie das schnell wieder installieren. Ob das aber das richtige Signal für die anderen Spieler ist, das wage ich halt zu bezweifeln. Ne? Man muss natürlich auch gucken, inwiefern verbiegst du dich da? Machst du dich da auch vielleicht ein bisschen unglaubwürdig, wenn du sagst, was auch immer da passiert ist. Okay, wir bringen dich zurück. Auch du hast Scheiße gebaut, aber wir brauchen dich. Andererseits muss man natürlich auch sagen, egal, hier, ey, baut keine Scheiße, sonst seid ihr weg wie Balic. Und es gibt auch keinen Weg zurück, egal wie prekär die Lage ist. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer. Man weiß halt nicht genau, was da vorgefallen ist. Vielleicht wissen es die Nürnberger, aber... Es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ein anderes Thema, was heute ganz groß im Kicker stand, war der angebliche perfekte Deal zwischen Schalke und Düsseldorf über den Wechsel von Torhüter Giefer. Mhm. Da wird aber wieder zurückgerudert. Mhm. Hast du das auch so gehört? Absolut, ja. Weiß ich auch gar nicht, ob ich den Move gemacht hätte. Er wird relativ günstig sein, ne? Mhm. Ich weiß, so eine Ablöse weiß ich nichts, aber ich halte Giefer für einen guten Torwart. Auf jeden Fall halte ich ihn für einen guten Torwart. Aber das ist ja wieder so ein Keeper. Jung, talentiert und mit Potenzial zu ganz großem. Aber ob der jetzt ad hoc der Verteidigung, der Defensive wirklich mal am Zippel reißt, ne, und richtig sagt, hier Leute, wir müssen uns zusammenreißen. Und der Keeper muss dann auch mal wirklich Bälle halten, die unhaltbar sind. Weiß nicht, ob er der falsche Mann ist. Also mein Tipp wäre Ron-Robert Zieler von 96. Oh. Wenn ich Schalke wäre, würde ich alle Hebel in Bewegung setzen und den holen. Das ist halt ein Keeper, der kann die Unhaltbaren halten und der faltet auch manchmal oder in schöner Regelmäßigkeit da die Innenverteidigung von 96 zusammen und halte ich zumindest mehr von als von Giefer, ist natürlich auch, weiß nicht, 10-mal teurer oder so. Man muss aber dazu sagen, dass das natürlich für Hannover eine enorme Schwächung wäre. Ja, aber für ihn natürlich ein sehr großer Schritt nach vorne, auch in Hinsicht auf die Torwartposition 2 in der Nationalmannschaft. Das ist natürlich wahr, obwohl ob wir dann 5 Tore oder 15 kriegen, das macht ja auch nichts mehr. Das ist also egal. Für 96 ist mir das eigentlich im Prinzip scheißegal. Aber Wenn ich Zieler wäre, würde ich den Move machen. Wenn ich 96 wäre, würde ich sagen, seid ihr bekloppt? Andererseits, ich würde ihn jetzt verkaufen. Man macht den Fehler, oder man hat den Fehler jetzt gemacht mit 50 Cent. Wie heißt der noch? Mhm. Wie heißt Juf, der noch? Ne? Juf, ja. Vor der Saison hat Everton und West Ham, glaube ich, über 11 Millionen, 11,5 Millionen geboten. Oh, krass, und die haben gesagt, nö, du schießt uns hier noch Europa und so. Ich würde auf jeden Fall immer erstmal, natürlich Dortmund, Bayern, Schalke, Leverkusen, würde ich sagen, nee, ne? Wir haben keinen Druck. Aber Clubs wie 96, die so im Mittelfeld sind, nehmt immer erstmal diese dicken Summen, Alter. Der Spieler kann sich verletzen, kann einbrechen etc., wie es jetzt auch passiert. Das konnte man natürlich nicht vorweg sagen, aber ich habe es, wenn durch anderen vor der Saison schon gesagt, verkauft den Typen. Weil stimmt, Geld, kann ich bestätigen, ich war dabei. Ja, Geld wird nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Ne? Du hast Millionen auf dem Konto, damit kannst du dann reagieren, musst du auch reagieren, aber du kannst dann holst dann natürlich einen Stürmer mit ähnlicher Qualität, der dann aber einen 5-Jahres-Vertrag hat oder 4. Und ja, der geht jetzt nächste Runde umsonst. Und weiß ich nicht, ob das, da verstehe ich allerdings auch das Business nicht so. Ey, nehmt das Geld, nehmt 11 Millionen und guckt euch um nach einem guten Stürmer. Aber gut, dann vielleicht verstehe ich dann auch wirklich nicht, wie das funktioniert so im Business. Aber sowieso, die Slomka-Geschichte mit Schmadtke habe ich auch nicht begriffen. Auch da scheinen wohl die 96 Offiziellen mir einfach einen Schritt voraus zu sein, wie man eine Klasse unbequem, schwierigen, mit Sicherheit Manager gehen lassen kann gegen einen Trainer, der einfach nur eine dumme Sau ist und einen absoluten Schlampenfußball spielen lässt. Also da ist mir der 96-Vorstand absolut, vielleicht sogar zwei Schritte voraus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch das habe ich vor der Saison gesagt. Edgy Badge, ihr Penner. So, WM geht's weiter hier. Was ist denn da los jetzt? Da geht ja gar nichts mehr. Das lange nicht mehr Brazoka gesagt. Wie? Brazoka. Brazoka. Sagt man, glaube ich, oder? Brazoka. Brazoka, hast du das Video gesehen mit der Nationalmannschaft? Ja, ja. Einem auserwählten Kreise der Nationalmannschaft, als sie portugiesisch, Verzeihung, als sie portugiesisch gelernt haben von Kakao. Tja. War schön, oder? Manu Neuer, ich meine, es ist ja auch, ich sag mal, für die jungen Spieler bestimmt eine riesige Erfahrung, da nach Brasilien jetzt zu gehen, dann im Sommer und da ein großes Turnier zu spielen, denn ich kann mir schon vorstellen, das werden wir dann auch sicher nachher mal sehen, die haben ja dann ein riesiges Zelt irgendwo direkt an den Strand gebaut für die Auslosung. Das ist schon irgendwo Paradies da, ne? Was ist das für ein cooler Clip? Thiago Silva gerade gewesen. Wer war das? Hab's nicht erkannt. Ich hab's auch jetzt nicht erkannt. Thiago Silva, ne? Aber es hat auch wieder diesen Dubstep-Hintergrund, ne? Es ist voll modern, oder? Ach doch, den Clip kenne ich aber. Ist der official Clip? So geht's ab. Schön. In Brasilien. Herr Nan. Die Straßenfußballer halt, ne? Ja. Ah, oh, Felipe Scolari, alle da. Guck mal, David Luiz. Ja, die Frisur. Im Kleinformat. Die Frisur finde ich auch wirklich klasse. Sollte man sich so wachsen lassen, ne? David Luiz bei Bayern immer noch im Gespräch. Immer noch ein Thema, ja? Immer noch ein Thema. Ich liebe den Jungen. Ich finde den geil. Ist halt ein Innenverteidiger, der übelst die Skills auch am Ball hat. Kann man sich natürlich fragen, ja, warum? Das frage ich mich allerdings auch. Schöner Clip, muss ich sagen. Ja. Oh, Neymar auch dabei. Der Copacabana hier, natürlich. Da habe ich auch das Fußballspielen gelernt. Ja, damals, ne? Mhm. Beim Sommerurlaub. Ah, David Luiz, das ist ein schöner Mensch. Schöner Mensch. Schön. Man sieht richtig das Strahlen in den Augen der Männer im Studio auch, ne, wenn es auf die WM zugeht. Ich meine, ich bin ja auch jemand, der am Anfang immer ein bisschen underwhelmed ist. Vor allen Dingen, Kai Dittmann hat endlich mal wieder Männer mit gesehen, die gegen den Ball treten und nicht die ganze Zeit rumgequatscht, weißt du? So. Ja. Ja, das kann natürlich sein, das ist richtig. Ja, wir haben es gleich halb. Nee, wir haben es halb. Wir haben es halb durch, ne? Das ist ja was so. Was hast du heute zum Nikolaus gekriegt? Ein Kugelschreiber mit meinem Namen drauf. Schön. Toll, ne? Toll, wirklich. Und eine Tüte Süßes natürlich, ne? Ja. Und ich stehe natürlich, muss ich auch mal sagen, immer auf diese billige Schokolade. Da stehe ich am meisten drauf. Wie kommt's? Weiß ich nicht. Ich liebe das nachher, dann mir diesen Nikolaus zu nehmen und den in der Packung schon kaputt zu schlagen und dann zu essen. Das geht ja auch mit teuren. Ja, aber die schmecken mir nicht so gut. Bei einer guten Tasse Kaffee, dann lieber eine gute, richtig gute Tasse Kaffee. Mhm. Du trinkst sowas ja nicht, ne? Ich mag keine Heißgetränke. Ja. Ist natürlich. Ist Thiago Silva der beste Innenverteidiger der Welt? Oh! Da ist natürlich auch noch Toni Janschke im Moment, ne? Mhm. Der spielt auch auf der Position. Gehört, dass der bei PSG, glaube ich, im Gespräch ist. Ja, ja, ja. Als Thiago Silva nach. Ersatz. Also Thiago Silva wird dann sein Ersatz, ist ja auch Kapitän. Ja, also, natürlich. Toni Janschke, natürlich. Ich habe heute einen DC-Kalender gekriegt. Ich habe es doch gesehen. Mann, was für ein schönes Teil, ey. Schön, oder? Ja. Richtig schön. Ja, im Dezember 2014 habe ich dann ein Bild, da ist Batman und Robin auf der Jagd nach dem Weihnachtsmann. Ach, guck an. Ja. Ich habe ja einen Pirelli-Kalender gekriegt. Ja. Das ist ja schön, mit Frauen. Ja, ja. Schön. Und ich habe Pacific Rim bekommen. Vielleicht kann mir jemand sagen, was das bedeutet. Da ist also Blu-ray und Ultraviolett dabei. Das ist sowas wie Betamax? Das ist ähnlich wahrscheinlich. Ja. Ich habe noch nicht reingeguckt. Also hast du mal gegoogelt vielleicht? Oder geht auch mal auf die Seite. Genau, wenn ihr alle jetzt zuhört, geht danach, wenn ihr was in Zukunft was sucht, immer auf die Seite www.gidf.de. Die hilft immer. Und Wolverine habe ich gekriegt auf Blu-ray. Bin ich aber gespannt. Noch nicht gesehen? Nee, ich erwarte. Nee, habe ich heute erst gekriegt. Ja, hättest du ja auch vorher schon irgendwo sehen können. Nee, ah, das stimmt natürlich. Ja. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Erwarte nichts von dem Film, aber dann ist man ja auch oft überrascht. Dass ja, und trotzdem enttäuscht. Mhm. Das ist natürlich wahr. The Company You Keep habe ich gesehen, war okay. Und Lone Ranger habe ich jetzt auch gesehen. Ah, und wie war der? Den habe ich noch nicht gesehen. War gut. Mhm. Ein bisschen lang. Er war 145 Minuten, das ist doch sehr lang. Dieser Armie Hammer ist ein richtig cooler Typ, gefällt mir sehr gut. Könnte auch so ein Upcoming Star sein. Es ist ja jeder ein Upcoming Star, weil auch wirklich so viele gute junge Schauspieler am Start sind im Moment. Und ja, Johnny Depp hat seinen Schuh runtergespielt, geht ja auch im Prinzip immer. Macht mal nichts falsch. Nee, das ist wahr. Aber auch wenn du gerade junge Schauspieler sagst, Brad Pitt wird 50. Brad Pitt wird 50. Ja, sieht aber gut aus. Sieht gut aus. Ja. Mann. Richtig gut aus. Also, wann geht denn das jetzt los hier? Also, ich in meiner Timeline lese ich halt, dass es wird gefragt, wo ist der Hals von Ronaldo und sieht eher wie Ronaldo McDonaldo aus? Ronaldo McDonald. Ach, Ronald McDonald, ah. Ja. Wieso hat er weiße Haut und rote Lippen? Und anscheinend eher an Gewicht zugenommen, denke ich auch damit. Oh, jetzt habe ich gerade den Stream an. Oh. Es ist tatsächlich immer noch Gelaber. Martha moderiert das Ding. Martha? Ja. Na, diese Megaspielerin von Brasilien. Mhm. Frauenfußball, ja? Ja, das ist in dem Fall richtig, ja. Ja, ich habe den Stream an und mache ihn dann auch. Sie auch nicht mehr, aus. Ja. Also nee, da steht das Maskottchen mit zwei Hosts, unter anderem Martha, und wird erzählt. Vielleicht kann ich da jetzt schon mal raushören, wann es denn tatsächlich losgeht. Die Bühne ist relativ groß, ist ja so ein riesiges Zelt am Strand. Hast du das vielleicht mal gesehen? Ja, ja, ich habe es schon gesehen, ja. Hätte man auch eine Halle nehmen können, die schon steht, oder? Mit Sicherheit, ja. Jetzt tanzt das Maskottchen. Ach, guck mal an. Heißt das auch Brazuca? Oh, es macht so ein bisschen Capoeira-Style. Mm. So ein bisschen Gangnam-Style, ja? Nee, eher Capoeira. Capoeira. Nee, klar. Ja, so wie Eddie und Christy aus Tekken. Ah, ja. Klar. Aber es darf ja wirklich nicht wahr sein, oder? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass das dann noch sich so lange hinzieht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Aber ich höre jetzt mal kurz rein. Ja. Was? Nebenbei. Oh, jetzt kommt zeitgenössischer Tanz. Oh ja, das ist natürlich was. Jetzt tanzen. Zähl's mal durch, aber gefühlt werden es wahrscheinlich 11 sein. Das soll zeitgenössischer Tanz sein. Ich mach wieder aus. Ist schon ekelhaft, diese ganzen Sachen, auch bei offiziellen Veranstaltungen. Ne? Ähnliche Situation hatten wir, als der Tor umgefallen ist, oder? Gab es auch zeitgenössischen Tanz? Da gab es auch zeitgenössischen Tanz, ja. Und Günther Jauch und Marcel Reif, die diese Zeit dann irgendwie überspielen mussten. Ne? Das stimmt. Harte Sache, harte Sache. Andererseits, wenn man das natürlich sagt, ja, dann machen wir erstmal Pause, dann geht's in 5 Minuten los. Und dann ist man aus dem Redefluss raus. Der reine Redefluss. Sozusagen. Es ist der Redefluss, der dann... Ja, da denkt man sich, da macht man mal kurz so eine... Eine Pre-Show und da wird ein ganzer Podcast raus. Da fängt man eine halbe Stunde vorher an, weil man ja dann noch sich so ein bisschen reingrooven kann in die ganze Geschichte und dann schön die Auslosung mit sich geben kann. Aber falsch gedacht, die FIFA macht da anscheinend mega Spektakel draus. Ja, also da wird getanzt und gesungen, wie ich gerade gesehen habe. Und ich glaube aber auch, die Kids and Girls da bei Sky sind ein bisschen überrascht, oder? Ich glaube auch, die sehen ein bisschen so aus, als ob sie auch nicht verstehen würden, warum sie diese Zeit so überbrücken müssen. Das habe ich aber so auch noch nicht erlebt. Ich musste auch einen aus meiner Timeline zitieren, den BMG Dennis, der dann auch gerade schrieb, mein Gott, was für eine Scheiße, Hashtag WM-Auslosung. Puh. Recht hat er wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt werden nochmal die WM-Arenen. Schöne Aussage von irgendeinem so brasilianischen WM-Komitees-Typen, der hat gesagt, also nachdem klar war, dass die dass ein paar Stadien nicht rechtzeitig fertig werden, also zum Dezember, zum Turnier hin schon, sagte er, ja, wann kommt denn schon ein Baby auf dem an dem Datum, wann wenn man war das nicht mit der Braut? Mit der Braut? Ja, dass die Braut bei jeder Hochzeit auch nicht pünktlich da wäre und so, habe ich gehört. Da frage ich dich, sind wir da so deutsch, wir beide? Inwiefern? Naja, also... Ich weiß nicht, was dieser Spruch soll. Entweder ist es fertig oder nicht. Ja. Dann haben sie Scheiße gebaut. Also, das ist so... Das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall... Das ist positiv an uns Deutschen. Also wirklich. Was diese Aussage soll, habe ich auch nicht begriffen. Ja, aber es ist halt wahrscheinlich dann eher so eine Lebenseinstellung dann auch. Ne? Hier, die Brasilianer gehen ja schon wieder auf die Straße, weil eigentlich die Rede davon war, als man die WM oder als man sich beworben hat für die WM 2014, dass man halt das meiste von FIFA-Geld und so macht, ne, für die Stadien und Infrastruktur. Mhm. Und jetzt sind es tatsächlich 80% Steuergelder und 20% FIFA-Gelder. Sehr ekelhaft. Oder denkt sich so ein Brasilianer, wird. Unter anderem wäre ich einer davon, würde komplett ausrasten. Ja, natürlich, klar. Wenn die Regierung fragt hier, ey, WM, habt ihr Bock? Ja, aber nur, wenn es uns nicht noch beschissener danach geht. Haben zwar ein schönes Stadion und eine heile Straße, aber was zu fressen kriegen wir auch noch nicht. So, ja, 20% Steuergelder und Rest FIFA. Ja, das hört sich wie ein guter Deal an. Und auf einmal ist es andersrum, ist doch lächerlich. Aber es ist typisch, halt. Mhm. Leider. Oder wahrscheinlich waren 70-30, aber so in der Art war es zumindest, aber das ist, zu Recht gehen da die Leute auf die Barrikaden und da braucht sich da keiner wundern. Ja, irgendwann knallt es halt, ne? Irgendwann ist dann auch Ende im Gelände. Heißt es denn eigentlich Katar oder Katar? Du meinst die WM 2020? Übernächste, ja. Ja, ich würde sagen Katar, oder? Ja, ich würde auch sagen, aber vermehrt höre ich jetzt Katar. Wegen Katana zum Beispiel. Ja? Mhm, genau, ja. Da kommt ja das, ist ja aus Sand eigentlich geschmiedet. Ja, das Hantori Hatsu auch. Das Hantori Hatsu ist aus Wüstensand geschmiedet. Ja. Um das Schwert zu finden, muss man auch erstmal die ganze Wüste durchkämmen. Weißt du noch, wie das Katana aus Kebel heißt? Nee. Unikabuto, ne? Oder? Heißt es so? Glaube ja schon. Guck mal an. Ich meine, Ricky, was willst du denn, du alter Fickschlitten? Er ist doch im NBA 2K-Modus, habe ich, glaube ich, eben gelesen. Wendlinge. Aber es ist ja auch gut, dass jemand wie Kai Dittmann da ist, der die Zeit jetzt auch ein bisschen füllen kann. Ne? Ich meine, Input, ja. Es ist jetzt fast Viertel vor und es ist immer noch nicht zu sehen. Ich meine, das nicht zu sehen, ist völlig in Ordnung anscheinend, wie du gesagt hast, denn im Livestream sieht man, was für eine Scheiße da gerade ist. Also meine Befürchtung ist, es geht um 18 Uhr los und das ziehen wir jetzt durch. Ja, natürlich ziehen wir das jetzt durch. Wenn es um 18 Uhr aber immer noch nicht losgeht, dann mache ich mir langsam wirklich Gedanken. Also, dann fängt es vielleicht erst um 20.15 Uhr oder so an. Wer weiß um das 20.15 Uhr? Ja. Pele ist gerade on track. Pene? Pele. Ach, Pele. Ja. Okay. Ja, wirklich schön, dass man da, aber puh, jetzt erzählt er ein paar Anekdötchen. Ja, damals, als der Ball noch rund war, habe ich ein Tor geschossen, 1966. Nein, man sollte natürlich nie die Vergangenheit vergessen, aber irgendwann ist auch mal gut, oder? Also, hier ein schneidiges Schwert. Jetzt gibt es so mit der Redaktion und anderen Nutzern diskutieren. Und da gibt es den einen oder anderen, der sich auch ein wenig negativ ob dieser Veranstaltung äußert. So, Pele verlässt die Bühne. Ja. Alleine oder gestützt? Er war alleine. Ach. Also Pele. Ja, Pele. Der spielt noch so eine Mannschaft wie 96 alleine an die Wand. Aber die Frau, die könnte auch, die finde ich gut. Die im SSN-HD-Studio? Nein, die jetzt gerade so. Beim Sieht beim Livestream. Das braucht aus, muss ich sagen. Oh, das mag ich, da muss ich gucken. Das mag ich sehr. Die wirst du gleich bei Sky sehen, ich habe den Stream wieder ausgemacht. Ah ja, okay. Jetzt kommt noch ein Clip. Ja, dann kannst du ja mit 6 richtig. Also, Pocho, um dich zu beruhigen, es läuft alles nach Plan. Ja, schön. Also ein bisschen länger vielleicht. Eigentlich dachte ich, da sind wir nach einer Dreiviertelstunde durch. Aber dann sind wir schon ein bisschen länger. Mhm. Ja, ich gehe jetzt mal auf eine News-Seite, die mir gerade so in den Kopf kommt. Ribéry kann wieder spielen am Wochenende. Ach, das ist doch schön. Da freut Monsieur mich. Ist wieder zurück. Le Monsieur. FIFA-Wahl, Schweinsteiger, Reus und Özil nominiert. Was gibt es da Neues? Schweinsteiger, Reus und Özil nominiert. Unter den 15 nominierten Akteuren befinden sich die deutsche Nationalspieler bei Schweinsteiger, Marco Reus und Özil. Der Franzose Frank Ribéry, der Niederländer Robben. Okay. Insgesamt 55 Namen fassen. Am 9. Dezember ist schon Ballon d'Or. Bitte wer? Ballon d'Or. Boah. Ich bin mal gespannt. Es kann eigentlich nur Cristiano werden. Mhm. 55 Namen sind doch immer beim Ballon d'Or. Dachte, das wären weniger. Ja, guck ich auch immer. Finde ich geil. Echt? Guckst du es immer? Ah, finde ich geil. Finde ich geil. Tja, Hut ab. Die Ballon d'Or Gala. Am 13. Januar wird das erst verkündigt. Okay. Da ist ja noch was hin. Da ist noch ein bisschen hin. Da ist noch ein bisschen hin. 6 Tage später habe ich Geburtstag. Mhm. Und dann bist du alt. Mhm. Nicht mehr tragbar fast schon. War nur auf dem Papier. Innerlich bin ich ein 16-jähriger Bub. Ein Jungspund. Ja. Ein Räuber. Ein Räuber ist er. Ein Robben. Doppelpunkt. Anführungsstriche oben. Was war das, eine Gore-Szene, oder? Ich kann kaum noch auf Toilette gehen. Anführungsstriche oben. Oh. Ja, der Stollen ging durchs Fleisch aufs Knie drauf und hat auch das Knie irgendwie eingedrückt, den Knochen. Eingeblutet hat es auch, ne? Mhm, das ist. Aber ich fand es gut, dass der Hitz sich dann entschuldigt hat. Er hat gesagt, er musste machen, ne? Ja, hat er ja auch recht mit. Er muss es auch machen. Das ist dumm gelaufen, das tut ihm auch sehr leid und. Es ist übel. Ich bin nur heilfroh, dass nichts an den Bändern ist bei Ayen. Ja, es ist natürlich schade für ihn, weil er gerade in wirklich einer sehr, sehr, sehr aufstrebenden Form war, wie Pep Guardiola sagen würde, sehr, sehr gute Spieler. Mhm. Ja, und auch ein Arjen Robben in Topform fehlt dem FC Bayern. Das kann man nicht von der Hand weisen, aber die Qualität ist ja da. Club-WM würde ich auch noch gern gewinnen. Nicht Club-WM. Wird die eigentlich übertragen? Auf Sky bestimmt, oder? Und auf Sky, ja. Ist ja bald. Ja, wo spielt die in spielen die denn nochmal? Ja, in Südamerika irgendwo, oder? Ja. Estadio Berrario, Porto Alegre. Ja. 48.000, sollen wir ja ein medium große Veranstaltung. Oder? Fertigstellung April 2014, Arena de Sao Paulo. Ja. Das ist mit heißer Nadel gestrickt, das Stadion. So, jetzt macht Sky nochmal. Oh, eine Schalte zu Uli Köhler. Zu Uli Köhler mit der seiner Übersetzerin sozusagen. Wollte das Uli Zelle sagen. Guck mal, das ist aber auch wirklich eine hübsche Frau, oder? Naja. Ach komm, wie gefällt dir denn der jetzt nicht? Alles, das Gesicht so, als wenn sie gerade sich ein bisschen Crystal geballert hat. Ja. Hast du mal eine Doku gesehen über den echten Walter White? Nee. Wie? Wo hast du die geschickt? Twitter und Facebook, meine ich. Ach, das kann doch gar nicht sein. Über den echten Walter White. Worauf die ganze, also, gab ja mal wirklich einen, der hat das reinste Crystal gekocht. Zwar nicht so im Wohnwagen und so, das haben die sich ja ausgedacht, der Gilligan und so, aber... Also bei Twitter hast du es nicht gepostet. Da musst du auf mein Facebook. Ich hab doch kein Facebook. Du kannst doch trotzdem darauf zugreifen. Aber doch nicht auf deins, nur auf das von 4 Ecken 12, oder? Ach so, weiß ich nicht. Wie steht denn Uli Köhler da? Hat er sich eingekotet? Ja, findest du, das sieht so aus? Du musst mal ein bisschen leiser machen. Wenn, da kriegt man dann auch oft. Also, das möchte man ja auch nicht, ne? Nee, möchte man nicht. So besser, ja? Ja, bedanke ich mich. Sehr gerne. Simon. Ich kann halt nichts dafür, das Mikrofon fängt halt den ganzen Raum alles, ein. Ja, alles. Ne, jeder Pups ist zu hören, sozusagen. Ja. Diese Frequenz kann Rickys auch filtern. Ja, rausfiltern. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, dass er sich besonders viel Mühe gibt, das Mikrofon, wenn Ricky einen Fax kriegt. Ja, kommt auch noch oft bei ihm an, oder? Ja, er kriegt regelmäßig Faxe, habe ich gesagt. Ja, oder eine ISDN-Leitung dann bestimmt, ne? Ja, bei dem Geräusch glaube ich auch, ja. Das ist das Einwahlverfahren. So, 10 vor 6. Ja. Puh. Mann. Spox schreibt wieder, ach, eine Auslosung gibt es heute auch noch. Hashtag WM-Auslosung. Ja, ist schon ein bisschen ekelhaft. Finde ich auch nicht schön. Wahrscheinlich kündigen die Spiele auch immer für 19 Uhr deutscher Zeit. Los gehen die dann um 21.30 Uhr oder so. Ich mache nochmal den Stream an und sage... Ah, es geht los, Pacho! Nein, ach komm, hör auf. Es geht los, wuhuhu! Die acht Zahnfeen werden jetzt gerade vorgestellt. Mhm. Bei Sky Sport News HD. So, Pacho. Also, es müsste gleich losgehen. Ist ja auch schön, jetzt hat man so richtig... Ha, jetzt ist man ausgehungert. Jetzt gibt es gleich Input. Pacho! Die ersten Diskussionen können dann... Wer gegen wen? Wann gegen wo? Und warum, wieso, weshalb? Die großen Ws. Nur hier, bei 4 Ecken 2. Die großen Ws. Präsentiert. Definiert. Und Böhmermann und Scholz. Ah. Sanft und sorgfältig. Schöner Podcast. Ja. Sind Sie schon da? Sind Sie auf der Bühne? Sind auf der Bühne, ja. Aber es, man mag es gar nicht glauben, auch dort zieht es sich ein bisschen, denn jetzt wird das Prozedere erklärt. Und man zieht eine Kugel raus und legt sie in die davor gesehene Schatulle. Und diese Schatulle zeigt dann den die Mannschaft des Verbandes an. So, jetzt wird alles erklärt. Ja. Nach Geografie, das interessiert mich jetzt alles nicht. Das darf uns jetzt auch alles nicht interessieren. Was uns jetzt noch interessiert, Potsche, das ist... Ich will harte Fakten. Ich will auch harte Fakten. Wer kommt in welche Gruppe? Kai Dittmann guckt auch schon ganz... Cool, er strahlt schon ein bisschen. Er ist schon geil auf die Sache, oder? Ein Gläschen Wasser, auch aufgefüllt. Also dann geht's gleich los. Nur ein Schluck hier aus der Pulle. Direkt aus der Dose eigentlich? Aus der Dose, aber ich bin jetzt umgeschwenkt auf Wasser. Ah, Dosenwasser, San Pellegrino? Nee, Plastikwasser, Wolweg. Mm. Was ist das aus feinstem PET? Ja. Ist auch das gute PET, ne? Mm. Trinken Sie ein Stück Natur, Wolweg. Durch Vulkan... Besonders ein Stück Natur, ne? Durch Vulkangestein gefiltert, Boccio. Ja. Dass ich das nur trinken darf. Das ist ja irre. Zur Zubereitung von Babynahrung geeignet. Du machst dir doch auch deine Gläschen immer damit, oder? Naja, klar, dann mische ich mir mal was an. Mit. Mhm. Welche isst du da am liebsten? Die Schinkennudeln mit buntem Gemüse? Und Wollwegwasser. Mhm. Solange Maggi draufkommt, ist ja alles okay. Ne? Das stimmt. Machen wir auch immer einen Tropfen Maggi ins Wasser. Ja, du musst in die Gläser schon Prä-Maggi reintun. Durch Darum spülen. Ja. Durch sechs Maggi. Vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Mhm. Die sind gezählt worden. Ja. Oh, nee. Da, der Tropfen, der hat nur 5 mitgenommen. Das müssen wir nehmen wir raus. Ja. Das ist die falsche Charge. Ja, der wird abgeschöpft, der Tropfen. Der abgeschöpft ist auch schön, ja. Mit so einer Mini-Pipette dann, ne? So. Will mal wissen, wie viel Bullshit hier auf dieser Pulle draufsteht. Ja, du könntest ja noch mal ein Unboxing von so einer Flasche machen. Also ich sag mal, kein Mensch hat ein besseres Unboxing über eine Flasche gemacht wie du. Ja. Weltweit, aber wirklich weltweit. Was war das? Lift Apple Schorle. Ja. Ne, also das war schon... So, und auch bei Sky scheinen sie jetzt am Ende mit ihrem Latein zu sein. Sie zeigen... Den Lostopf 1. Erneutes Mal den Lostopf 1. Es ist wirklich nicht zu glauben eigentlich. Ne? Und wir können bestätigen, er hat sich nicht verändert. Das ist ja unfassbar. Also, die erste Meldung, die wir hier bringen können. Lostopf 1 sieht aus wie vorher. Alles ist gut. Ich sage dir, um 18 Uhr geht's los. Ich mach nochmal den Stream an. Was bin ich froh, dass ich nicht mehr auf den Akku angewiesen bin jetzt, ne? Ja. Also, ja. Wäre schrecklich. Ich bin jetzt schon wieder leer. Was der Stream sagt. Oh, Gruppe 1 steht. Nein. Tatsächlich erzählt immer noch der Mann, wie vor 5 Minuten. Jeff Hurst rührt gerade, also tatsächlich. Jetzt wird Gruppe 4. Okay, Gruppe 4 wurde. Ey, das zeigen die was gar nicht. Du brauchst den Stream nicht anmachen. Das ist jetzt schon beendet, das Prozedere. Jeff Hurst hat gerade aus Gruppe 4 die eine Kugel in 2 getan. Aber die Kugel nicht geöffnet? Nein. Mann, Mann. Er hat sie rausgeholt und in 2 getan. Es wird gelost auf ARD. Ja, dann frage ich mich, warum Sky das nicht macht, ne? Es wird gewählt, es wird gelost. Brasilien wurde gezogen. Aber wahrscheinlich haben wir ein Delay bei Sky. Ja, stimmt natürlich, ne? Aber nicht so lang. Ich schicke dir mal den Link, aber mach noch nichts. Mhm. Es geht auch bei Sky jetzt los. Ja, dann mach aber deinen Stream besser aus. Nicht, dass hier irgendwie was kollabiert. Ich habe den nicht anklicken. Noch nicht. Ja. Noch nicht. Jetzt ist Brasilien auch bei Sky gezogen worden. Hä, sehen wir das Bild nicht, oder wie? Es sieht so aus, ja. Ja, dann mach den Stream an von ARD. Es darf ja nicht wahr sein. Das ist ja eine Katastrophe. Jetzt werden gerade die Gruppenköpfe gelost. Ja. Hast du an? Ja. Uruguay wurde gerade gezogen. Bist du auf derselben Frequenz? Ja. Ich mache nur den Ton hier ein bisschen leiser gerade. Ich glaube, Sky können wir deaktivieren. Ich glaube auch, ja. Jetzt ist bei mir die Schweiz gezogen. Okay, ich mache Sky aus. Das ist ja Abfuck hier. So. Dann ist jetzt ARD unser Ansprechpartner. Also, es geht los, liebe Freunde. Brasilien wurde gezogen. Die Schweiz wurde gezogen. Und Spanien. Jetzt geht's um Argentina. Oh, Deutschland wieder in einer der hinteren Gruppen. Das heißt, sie spielen nicht am Anfang, so wie es aussieht, ne? Ja. Könnte man schon als Aussage eigentlich treffen, oder? Sie spielen erst nach 2-3 Tagen im Turnier, glaube ich. Mhm. Da ist es, das deutsche Los. Deutschland. Gruppe G, das passt doch direkt. Germany G. Ah, oh, klasse, Pocho. Ja. So, Yogi ist jetzt schon völlig aufgelöst. Er kann schon nicht mehr. Oh Gott, Gruppe G, das wird hart. Ja. Belgien. So, jetzt wird spannend. Die Gruppenköpfe waren ja schon vorher klar, denn Lostopf 1 ist ja dieser benannte Gruppenkopf. So, also wir sind Gruppe G. Das kann man schon mal sagen, ja. Okay, interessant. Mhm. Ich mach mal ein bisschen bei mir. Ja. Immer mit mir meckern, aber dann selber, ne? Mhm. Man sieht hier wieder Jogi Löw. Ist das das internationale Bild oder ist das ein deutsches Bild? Das würde mich noch interessieren. Das ist das deutsche. Mhm. Warum ist da ein X auf dem Lostopf? Weil da irgendwie die andere Kugel reingelegt wurde. Ah, okay. Und die Moderatorin ist diese besagte brasilianische Fußballspielerin? Nein, nein, die ist... Weil ich wollte sagen, wenn die damit Fußball spielen kann mit dem Vorbau, alle Achtung. Kennst Martha echt nicht? Nein. Ist schon geil, wie die abgeht. Okay. Oh, was unterhalten die sich da schon? Ach, wo sie spielen vielleicht. Was? Oder die machen ein Kreuzworträtsel, ein Sudoku oder so. Das kann natürlich sein, dass die, ja, guck mal hier die Scheiße hier. Aber guck mal. Oh Gott. Das ist aber auch spannend mit dem Kreuz da auch, ne, wie das aussieht. Jetzt zieht Zinedine sie dann und der rührt schön. Oh, das macht er gut. Macht er gut. Hat er aber auch ein paar Tage gelernt, muss man sagen. Ja, ja, ja. Ist aber auch ein bisschen. Das heißt, das erste Team in der Gruppe A neben Brasilien. Boah. Boah. Mann. Oder was ist jetzt los? Holy shit! Ach so, okay, es wird also die Gruppe und dann das Land gezogen, ja? Ja. Okay, verstanden, okay. Jetzt wird die Gruppe gelost, ja? Nee, was ist denn? Das ist die Position in der Gruppe. Ah. Das ist ja unglaublich spannend. Das ist natürlich direkt ein Hammer. Uruguay gegen Italien. Starkes Spiel. Edinson Cavani gegen Mario Balotelli. Schön. Frisurentechnisch haben wir da schon mal ein Battle. Das auf jeden Fall. Chile. Chile sicher ein Ort, oder ein Ort, ist auch schön, eine Mannschaft. Es ist mehr Konfusion, also das ist schon sehr konfus, muss man sagen. Dafür, dass wir gelernt, schon Tage vorher trainiert haben, muss ich sagen, läuft es nicht ganz so rund. B3. Also die spanische Gruppe. Ja klar, die Position muss ja auch gelost werden, um die Paarungen dann festzulegen, wer als erstes gegen wen und so weiter spielt. Ja. Holst du wieder das Sticker-Album? Oh, das habe ich seit Jahren nicht mehr geholt. Oh, Kamerun, das wäre sicher ein Gegner, der den Deutsch schmecken würde, um es mal so zu nennen. Ja. Kommt aber in die Gruppe A. Gruppe A. Brasilien, Kamerun. Ja gut, auch Brasilien, genau wie die Deutschen. Sicher sehr, sehr schnell durch die Vorrunde, denke ich. Also bisher Italien, Uruguay ist schon, das ist schon ein Knaller, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, das ist schon ein Knaller, das stimmt. Ecuador? Warum kommt das in E jetzt? Wie wird das eruiert? Das frage ich mich auch, warum das jetzt zum Beispiel nicht in die deutsche Gruppe auch kommt. Okay, dann haben wir Schweiz gegen Ecuador. Da sehe ich die Schweiz vorne. Sportlich. Hm. Aber die Dame, die da die Lose aufmacht, sehr, sehr schöne Brüste. Nasig, ne? Nasig und brüstig. Busig. Busig. Mhm. So, was haben wir jetzt? Also jetzt wird's spannend. Es muss langsam der erste deutsche Gegner auch kommen, oder? Gruppe C, Elfenbeinküste. Wer war Gruppe C? Kolumbien. Mhm. Tja. Kolumbien, Elfenbeinküste. Ja. Ja. Typische WM. Kommt wahrscheinlich noch zwei starke große Gegner. Und Kolumbien definitiv weiter. Denke ich mal. So, jetzt. Oh, Nigeria. In die argentinische Gruppe. Argentinische Gruppe. Argentinien, Nigeria in einer Gruppe. Auch auf jeden Fall zwei starke. Ja, aber Argentinien mit dem Sturm, Angel Di Maria, Lionel Messi und Higuain, die drei da vorne, das ist schon ein Brett. Ist schon auf jeden Fall dicke Offensivqualität, anders kann man es nicht nennen. Nächste los. Zidane macht das sehr, sehr... Er macht das gut abgeklärt, muss man sagen. Ich fände es toll, wenn er jetzt dem Typ mit der Brille einen Kopfstoß verpassen würde. Ghana, Kevin Prince. Ja, das ist unser erster Gegner. Prince spielt gegen Deutschland, das ist ein hartes Los, Pocho. Na, ob das ein hartes Los ist, hatten wir Ghana nicht auch bei der WM in Südafrika? Ich glaube ja. Ne? Oder? Ich meine ja. Es kommt also nacheinander anscheinend, die Gruppen. Ja. Wenn ich das richtig sehe. Also Kwaku Asamoah, Kevin Prince, Boateng und Ayew, die drei Topstars wahrscheinlich. Die Boateng-Brüder treffen aufeinander bei der WM. Ja, irre, oder? Was das doch toll ist, oder? Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Die letzte Gruppe, die belgische Gruppe, als erstes Team. Auf die Position 2. Algerien. Also geht es reihum oder wie? Ich denke, so sehe ich es im Moment, ja. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder Gruppe A. Hälfte haben wir, Bergfest. Gruppe 3. Also am Ende kommen im Prinzip die Killermannschaften. Und wir haben mit Ghana schon eine gute, ich möchte sagen, eine sehr gute Mannschaft in unserer Gruppe. Oh, da bist du jetzt schon wieder so underwhelmed. Das ist... Da werden wir uns durchsetzen. Aber es wird nicht so einfach wie... Oh, Mexiko. Mexiko. Ganz genau. Das ist die Gruppe A. Das ist eine starke Gruppe. Brasilien, Mexiko, Kamerun in einer Gruppe. Brasilien, klarer Favorit. Mexiko, unangenehm mit Chicharito, dem einzigen Superstar, würde ich sagen, jetzt aus dem Kopf. Kamerun, gute Mannschaft. Sehr spannend, sehr, sehr spannend. Guck mal, Finke. Volker Finke, er freut sich natürlich. Ne? Volki, sage ich ja ganz gern zu ihm. Volki, ja, schön. Australien in die nächste Gruppe. Gruppe B müsste das dann sein. Mit Chile und Spanien. In Chile. Australien, ja. Aber auch da die Spanier natürlich. Kugel ist weggefallen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Das ist FIFA. Der hat doch da, ich hab's gesehen, glaube ich. Der hat da eine andere aufgehoben. Ja. Das glaube ich gesehen. Ich glaube, ich hab's auch gesehen. B4. Da war was anderes drin. Hab ich gesehen. Und warum hat sich die Dame nicht gebückt nach der Kugel? Das stimmt. Das war, glaube ich, auch die Intention von dem alten Lüstling. Ja. Ein Upskirt. Ein reines Upskirt. Ja. So. Für die Gruppe C jetzt. Japan. Schön. Heieiei. Auch eine Gruppe. Naja, die schwer zu prognostizieren ist im Vorfeld, finde ich. Kolumbien, Elfenbeinküste und Japan. Kolumbien doch weit vorne, ne? Bitte? Kamerun war in der ersten Gruppe, ne? Ja. Japan, Kolumbien, Elfenbeinküste, sehr ausgeglichen. Oh, der Cannavaro, kein Jahr gealtert, oder? Nee, sieht immer noch aus wie Klasse. 20. Ah, schade. Die hätte ich gerne in der deutschen Gruppe gesehen. Muss ich dir zustimmen. Haben wir gute Vergangenheit mit, ne? Ja. Und das natürlich. Stell dir vor, in die Gruppe D kommen jetzt noch die Niederlande oder so dazu. Dann fliegt schon mal eine der großen Mannschaften. Jetzt kommt die Deutschlandgruppe, oder? Jetzt kommt erst noch die Gruppe E. Achso, ich dachte, haben wir gerade schon. Jetzt die Schweizer Gruppe. Honduras dazu. Kann man F eigentlich, F kommt nach E, oder? Glaube ich. Genau, ja. Mhm. Hat mir hier notiert. Nochmal das Alphabet. Nochmal kurz aufgeschrieben. Willst du mich doch vorher Gruppe F machen? Schweiz, Ecuador, Honduras. Sportlich. Ja. Sportlich. Sportlich, aber die Schweiz für mich vorne. Ja, ja. Gruppe F jetzt. Gruppe F. Oh, unangenehm. Ja, Iran, und da trifft doch wirklich die USA auf Iran. Das gibt's ja nicht. Nee, treffen sie nicht. Nee, treffen sie nicht. Das wäre ja was gewesen. Ach, das wäre schön gewesen, oder? Aber auch Martin Netschert ist ja gar nicht mehr, dann macht das doch jetzt alles. Das ist schon wieder out, das Thema. Argentinien, Nigeria, Iran. Schön. Auch da natürlich Argentinien, der Kopf der großen Gruppe. Mhm. Jetzt wieder die deutsche Gruppe. Deutsche Gruppe. Trommelwirbel bitte. Komm. Jetzt wird's haarig. Oh! US-Amerikaner. Clean Sie gegen Yogi. Holy shit. Und da lachen sie. Da lachen sie. Ja, das ist doch geil, oder? Es ist hart. Potsche, das ist hart. Das ist eigentlich das Härteste, was rauskommen konnte. Deutschland, Ghana, USA. Ist sportlich, definitiv. Ja. Ho, ho, ho, ho, ho. Muss man fast zur Weihnachtszeit sagen. Ja, ja. Puh. Es hätte leichter ausgehen können. Es hätte definitiv leichter ausgehen können. Also, auch Südkorea, ne? Also auch, jetzt kann man sagen, nehme ich gerne. Guck mal, da guckt der Clean Sie. Ist ja irre, ey. Das ist ja irre. Es ist eine reine deutsche Gruppe. Cleansea, Kevin Prinz Boateng. Das stimmt. Guck dir das mal an. Belgien, Algerien, Korea. Da hat Belgien auch noch extremstes Losglück. Okay. Und kann damit weit kommen. Und kann damit Gruppenerster werden und dann gegen einen Gruppenzweiten spielen. Spannend. So, jetzt kommt der Killertopf, mein Gutster. Jetzt geht's ans Eingemachte. Als erstes Gruppe A mit den Brasilianern als Gruppenkopf. Jetzt kann man leider schon sagen, jetzt gibt es kein Freilos mehr. Jetzt geht's zur Sache. Reden wir da schon von einer Todesgruppe? Der ja. G? Ich sag mal, die Gruppe A wird erstmal gefüllt mit Kroatien. Vielleicht das leichteste Los noch. Vielleicht, aber auch vielleicht der Underdog, der von hinten heraus die Sache macht. Die Jungs von Niko Kovac. Und natürlich, Luka Modric, der große Star, und Mario Mandzukic natürlich, die beiden großen Figuren dieser. Damit das Eröffnungsspiel auch. Klar. Schön. Brasilien gegen Kroatien. Mandzukic darf im Eröffnungsspiel spielen, das ist doch mal was sehr Schönes. Und jetzt die Gruppe B. Luka Modric gegen Neymar, da muss man sagen, das ist Fußball der allerhöchsten Kategorie. Also da muss man sich schon strecken im Qualitätsregal. Die Niederlande. Niederlande. Mann, Mann, Mann, ist das Spanien, eine Gruppe auch. Chile, Australien und Holland. Hartes Ding, hartes Ding. Holland, ich möchte mal fast meinen, da ist der Erste und Zweite schon vergeben. Aber wer wird Erster, wer wird Zweiter? Schwere Frage. Und natürlich auch ein tolles Spiel in der Vorrunde, Spanien gegen Niederlande. Heieiei. Gruppe C. Also, England werden Knaller in der Gruppenphase. Rein emotional. Rein emotional und auch von der Qualität natürlich. Die Griechen in der Gruppe C. Okay, das ist natürlich. Jetzt sind wirklich nur noch Granaten drin. Ja. Das wird keine leichte Gruppe für die Deutschen. Ja, hast du recht, da müssen wir jetzt durch. Natürlich müssen wir da durch, da müssen wir auch als Erster durch, das ist klar. Das ist richtig. Das war ja wirklich eine Schwachmatengruppe da gerade. Ich tippe auf die Franzosen in der deutschen Gruppe. Das wäre ja wohl wirklich ein Knaller. Und da muss ich nochmal mein gefiltertes Bergwasser. Vulkanwasser. Italiens Gegner wird England. Uruguay, eine 5-Sterne-Mannschaft. Italien, 5-Sterne-Mannschaft. England, vielleicht der traurige Dritte in dieser Gruppe. Oder vielleicht sogar Italien. Oh, ist das krass, Alter. Uruguay, mein kleiner Geheimtipp. Oh. Costa Rica natürlich in dieser Gruppe. Nicht gerade zu beneiden. Ja. Portugal, Cristiano Ronaldo kann es noch werden. Es kann Bosnien-Herzegowina mit Edin Dzeko werden. Und Frankreich mit Franck Ribéry. Le Monsieur und Karim Benzema und Nasri. Und. So, die Schweizer treffen auf. Oh. Frankreich ist raus. Oh. Schweiz gegen Frankreich. Der General Ottmar Hitzfeld hätte sich, glaube ich, auch. Weiß ich nicht. Was ist da noch? Ecuador und Honduras, da sollten eigentlich die Franzosen und die Schweizer weiterkommen. Wäre schön, für die Schweizer würde es mich freuen. Was sag ich mit den Österreichern? Spielen die auch mit? die fahren lieber von Bergen irgendwie mit dem Schlitten runter oder so. Das ist wahr, ja. Aber na klar, gucken auch 50 Leute im Fernsehen. So. Röhrenfernseher. Ja, ne? auf der Alm gucken das auch Leute. Oh, ei. Damit ist der dicke Gegner eigentlich schon klar. Argentinien, Iran, Nigeria und Bosnien-Herzegowina. Vedat Ibišević, genau, er hat es gesagt. Serhat Ljubić. Mann, das wird keine leichte Gruppe. Jetzt kommt die deutsche Gruppe. Wir kriegen jetzt Portugal. Ich schwör's dir, Cristiano Ronaldo wird's machen. Er wird reinkommen. Ich hätte aber lieber Portugal als Russland. Nee, ich hätte gern. Och, was? Russland hat nichts mehr. Und es ist. Deutschland trifft auf. Ah! Deutschland. Das ist Portugal. Keine leichte Gruppe, Chris. Ghana, USA, die schwerste Gruppe im Turnier, sage ich jetzt. Das ist sie, die Todesgruppe. Unglaublich. Unglaublich. Russland. Und Cristiano vorher noch gesagt, gestern, ich möchte auf alle treffen, bis auf Deutschland, Spanien und Brasilien. Und er hat Deutschland bekommen. Pass immer auf, was du dir wünschst. Du bekommst es vielleicht. Be careful what you wish for. Und die Russen kommen in die Belgien, Algerien und Südkorea-Gruppe. Tja. Meine Güte. Der Vorlauf hat sich hingezogen, aber was wir rausbekommen haben, ist natürlich nicht von schlechten Eltern, um es mal so zu sagen. Das muss man leider so sagen. So, hier haben wir alle Gruppen. Gruppe A, Pocho. Ja. Brasilien, Kroatien, Mexiko, Kamerun. Gruppe B, Spanien, Holland, Chile, Australien. Das ist schon wieder weg. Aber die wichtigste Gruppe natürlich G. Deutschland, Portugal, Ghana, USA. Es ist gefühlt die Todesgruppe. Es ist die Todesgruppe und es ist nicht ganz klar. Klar wollen wir Erster werden, aber wer wird davon Zweiter? Besten Amerikaner wahrscheinlich aller Zeiten haben sich souverän qualifiziert. Ghana immer unangenehm. Portugal. Nani und Cristiano Ronaldo. Coentrao. Tja, Jogi. Da kann man gleich sagen, ist nichts mit irgendwie im Schongang, da ist gleich volle Pulle. Da muss die beste Elf spielen. Hammerhart, muss man so sagen, ja. Vielen Dank an die Lottofeen. Losfeen? Ich habe aber Lothar gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Ja. Krasse Sache. So. Es ist eine Gruppe, die auf jeden Fall uns spannende Spiele auch schon in der Vorrunde präsentiert. Und kein einziges Spiel in der Vorrunde wird so sein, dass man sagt, ja, muss man nicht unbedingt gucken. Das wird eh ein Selbstläufer. Da haben wir gar kein Spiel. CR7 gegen Deutschland, lese ich hier gerade. Lothar mittendrin. Boah. Ja, also. Es ist die Todesgruppe. Es scheint mir auch so, dass es die. Oh, jetzt. Oh, ja, ja, ja. Ist schon los hier. Es ist. Bist schon nervös, ne? Ja. Ist eine Ansage, muss ich sagen. Tja. Mann, Mann, Mann. So, haben wir jetzt mal hier vielleicht nochmal irgendwo die. Auch Hans Sapai hat sich schon geäußert. Geil, Deutschland gegen Ghana, wir gegen mich. Ja, na klar. Weißt du aber, dass der nicht einen einzigen Tweet selber schreibt, ne? Ja, hat es schon erwähnt, ja. So, ich habe jetzt nochmal alle Gruppen. Fangen wir mal bei A an. Brasilien, Kamerun, Mexiko, Kroatien. Da kann man, glaube ich, sagen, Brasilien, klarer Favorit. Kamerun, Mexiko und Kroatien möchte ich fast auf ein Level tun. Also da ist der zweite Platz extremst schwierig vorzusagen. Ja. Definitiv. Schwierige Gruppe auch da. Und natürlich auch eine Gruppe, die auch sehr viel Offensive zu bieten hat. Dann haben wir Gruppe B mit Spanien, Chile, Australien, Niederlande. Da sollten eigentlich die Holländer und die Spanier das machen. Sollte man von ausgehen eigentlich, ja. Platz 1 Spanien. Doch. Ja, ja. Holland ist eigentlich immer gut, dass sie irgendwie mal einen Punkt liegen lassen oder so. Aber ich denke schon, da sollte relativ souverän für die beiden ausgehen. Gruppe C, Kolumbien, Elfenbeinbrüste, Japan und Griechenland. Ist eine Gruppe, da denke ich mir, okay, da kommt Kolumbien und Elfenbeinküste durch. Oh, okay. Gruppe D? Ich würde sagen, da eher Kolumbien und Japan, komischerweise. Okay. Okay. Gruppe D, Uruguay, Costa Rica, England und Italien. Also Uruguay, ja, das finde ich ja schon Knaller. Italien. Also, ich würde fast sagen, England zieht da den Kürzeren. Wenn man von der Form ausgeht, auf jeden Fall. Allerdings will natürlich England auch seinen Fans was beweisen. Das wollen sie alle, glaube ich, ja. Ja, aber bei den Engländern, glaube ich, ist das immer noch eine Spur mehr. Und darum, ich sag's mal, Italien fährt nach Hause nach der Hinrunde. Nach der Vorrunde. Die Südamerikaner, die haben nur den Fußball. Die werden sterben auf dem Platz. Die werden sterben. Edinson Cavani, Luis Suarez. Die Offensivkräfte bei Uruguay, also das ist schon mega krass. Mega krass. Boah. Overall vielleicht die Engländer das Näschen vorn, aber die beiden, ne? Luis Suarez und Cavani, natürlich besser. Mehr geht nicht halt im Offensivbereich und die können halt immer ein Spiel entscheiden. Also, oh, es ist schwer. Es ist schwer. Auf jeden Fall tolle Spiele. Tolle Spiele. Ja, super. Dann haben wir Gruppe E: Schweiz, Ecuador, Honduras und Frankreich. Sollte Frankreich eigentlich Erster werden und dann Schweiz und der Rest, dann werden sich da. Also, das wird nicht ohne. Deutsche Gruppe F, Argentinien, Nigeria, Iran und Bosnien-Herzegowina. Argentinien, haushoher Favorit in der Gruppe. Ja, ja, ja. Dann Bosnien mit den ganzen Superspielern. Legionären. Ibisevic, Salihovic, Edin Dzeko von City. Es sollte der zweite Platz werden, das glaube ich schon. Ja. Dann Gruppe D, Pocho. Gruppe G, meinst du? Gruppe G, ja. Gruppe G, Entschuldigung. Deutschland, Ghana, USA, Portugal. Buh. Da muss man erstmal durchatmen. Ich hoffe, also was ich ja noch hoffe, ist, dass Ilkay Gündoğan, wo man ja immer noch nicht so richtig weiß, soll ja relativ fit sein, hat aber noch nicht so richtig, irgendwie ist noch nicht so richtig bei 100%. Wenn der wieder in seine alte Form kommt, dann ist alles drin, denke ich mal. Wir brauchen Ilkay Gündoğan in Weltklasseform. Ich sag trotzdem 9 Punkte nach der Vorrunde. Huh, okay. Okay. Dieser Josie Alditor, der ja irgendwie spielt ja in England, ne? Bei Sunderland oder sowas. Der ist gerade on the hook. Der ist am Haken, ist der. Also der ist richtig gut. Aber on fire sozusagen. On fire. Ja, und dann Garner natürlich. Mikael Essien. Chelsea. Ayew. Kevin Prince Boateng. Und Marseille. Ist. Ja, und dieser Asamoah halt, ne, von Juve, wahrscheinlich der beste Mann da in der Truppe. Ist eine harte Truppe. Mit 9 Punkten finde ich schon relativ sportlich. Ich glaube, einmal könnte dann auch ein Unentschieden drin sein. Aber nichtsdestotrotz muss der Anspruch sein, da gegen alle drei zu gewinnen. Aber gegen Portugal kann ich mir vorstellen, dass da Cristiano und Nani und Co. Nicht so einfach zu bespielen werden können. Also, das ist natürlich auch wahr, ja. Ich bleibe trotzdem bei meinen neuen Punkten. Ja, da haben wir noch diesen Joao und Moutinho, der auch gerade abgeht wie ein Zäpfle, sagt man, glaube ich, in Schwaben, im Schwäbischen. Im Schwabenland. Im Schwabenländle. Und dann die letzte Gruppe. Belgien, Algerien, Südkorea und Russland. Belgien. Ja, mein kleines Schätzchen. Brasilien, Belgien, Deutschland, die drei Länder. Da werde ich alles gucken. Da könnt ihr euch aber einen drauf lassen. Fellaini, Eden Hazard. Dann dieser Witzel. Auch ein Granätchen. Lukaku natürlich, der in aller Munde im Moment ist. Benteke. Und Van Beuten. Ja, auch. Der Wrestler ist dabei. Der Wrestler. Dann Koen Castells, das sind ja auch ein Belgier. Ja, richtig. Zweiter Torhüter, glaube ich sogar. Siehste. Pocognoli. Ist eine geile Mannschaft, die da Marc Wilmots am Start hat. Ja, Potsch, ich glaube, haben wir kurz und knackig gemacht hier die WM-Auslosung? Ja, ganz kurz und ganz knackig. Wir haben ein kurzes Podcastchen hier gemacht und ich würde sagen, es war ein langes Geplänkel, aber es hatte dann schlussendlich doch die ein oder andere Überraschung in petto. Und es hat sich gelohnt zu warten, sagen wir mal. Es hat sich definitiv gelohnt. Pocho, ich bedanke mich, würde ich sagen, recht herzlich bei dir. Ich bedanke mich auch bei dir. Für diese kurze Spezialausgabe und würde sagen, bald ist Bundesliga. Guckt schön Bundesliga am Wochenende und haltet euch fest, denn Xaver ist ja noch nicht durch. So ist es. Pocho, bis denne. Bis dann.